Schönen guten Abend, hallo. Was ist da los? Freitagabend, 20 Uhr. Die komischen Affen sind da, pünktlich wie immer. Pünktlich 8 Uhr. Tja, ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Eine kollektive Videobesprechung. Ah. Echt? Ich dachte, wir machen heute Weltraumaften ASMR. War das erst nächste Woche? Ich hatte mir so viele schöne Sachen zurechtgelegt. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Gegen Kollektivierung. Für die Freiheit. Freiheit. Weltraumaffen ASMR. Nee, ja, aber eigentlich wollen wir ein Video mit euch gucken. Genau, passt doch gut, weil heute ist Tag der Pressefreiheit. Und zu dem Thema haben wir mal wieder was mit Medien. Ja, dann würde ich sagen, fahre ich den Herrn mal ab. Willkommen bei Phoenix zu unserer Gesprächsrunde zwischen Hass und Meinungsfreiheit. Wie werden die Medien ihrer Verantwortung gerecht? So viel nehme ich vorweg. Bei uns wird heute nichts totgeschwiegen. Wir wollen selbstkritisch und offen diskutieren und das zum Internationalen Tag der Pressefreiheit. 6 Gäste mit 6 Meinungen, die wir Ihnen jetzt vorstellen. Offen und selbstkritisch, das ist halt das Ding. Phoenix, du hast ein Overtone-Window von Leuten, die du einlädst, was du senden kannst, von deiner Sendelizenz, also offen und kritisch. Ich meine, die Sendelizenz-Kriterien mögen vielleicht auch ganz rationell sein, was weiß ich, aber so ganz offen weiß ich nicht, ob das offen ist. Ihr habt ein Overtone-Window. Vergesst es nicht. Anja Reschke, die Innenpolitikleiterin NDR Fernsehen, hat für ihre Tagesthemenkommentare Zustimmung und Shitstorms bekommen und plädiert dennoch dafür, Haltung zu zeigen. Stefan Aust, Herausgeber der Welt, meint, manche Medien sind zu sehr Partei und ein allzu großes Sendungsbewusstsein verschleiert den Blick auf die Realität. Theresa Bücker, die Chefredakteurin des Magazins Edition F, sagt, um Vertrauen zurückzugewinnen, müssen Medien wissen, was ihre Leser bewegt. Der Medienwissenschaftler Norbert Bolz warnt vor Gesinnungsjournalismus. Goline Atay, die ARD-Korrespondentin, sagt, mir bereitet es Sorge, dass die Pressefreiheit sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschlechtert hat und auch in Demokratien Angriffe auf Medien und Presse zum Alltag gehören. George Weinberg, da möchte ich kurz einhaken, die hat heute... Kent Donald. Die Frau Atay hat heute getwittert, dass es für die Pressefreiheit ganz gefährlich ist, wenn die Medien ständig sogenannte Feinde der Freiheit auch zu Wort kommen lassen. Wobei ich halt nicht so ganz verstehe, wo da das politische Gremium sitzt, das bei den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie rausfiltert, wer Freiheit und wer nicht und wer freiheitsfeindlich ist. Ich meine, es ist klar, dass sie die AfD meint, aber... überschätzt sie sich da vielleicht ein bisschen selbst, wenn sie vorgeben will, wer im deutschen Fernsehen irgendwie zu gewissen Themen zu Wort kommen darf und wer nicht? Und ist das der Auftrag von Journalisten? Ich meine, das erinnert mich ein bisschen an den Thilo Sarrazin. Das ist ja auch so ein Thema, dass man den nicht lesen darf oder soll oder dass ein heißes Brandeisen ist, wo ich sagen muss, also ich habe damals nur die Kontroverse um ihn herum aus den Medien mitverfolgt und habe jetzt vor ein paar Monaten das nachgeholt, ihn zu lesen und dachte mir, darüber haben sich alle aufgeregt, ernsthaft. Also, der war ja auch so ein Feind der Demokratie und alles Mögliche, hat man dem ja angeheimst, dass er ja die Stimmung für die AfD gemacht hätte oder sowas. Trump persönlich und wirft den deutschen Medien vor, den amerikanischen Präsidenten einseitig und falsch darzustellen. Auch darüber wollen wir jetzt diskutieren. Herr Weinberg, wie gut kennen Sie denn Donald Trump persönlich? Ja, kenne ich also aus meiner beruflichen Tätigkeit. In den 80er Jahren habe ich ihn kennengelernt und ich bin dann politisch aktiv bei den Republikanern und war ich jetzt eingeladen zum Weihnachtsfest nach Washington. Ja, ich überspringe das mal. Das ist, glaube ich, nicht so interessant. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der so viel Interessantes da sagt, aber es ist ja schon mal interessant, dass sie nicht einen totalen Trump-Basher da eingeladen haben. Das spricht ja schon für sich eigentlich schon fast. Prozent nur wussten, wovon er redet. Und das ist eine Ausdrucksweise, die ich persönlich vielleicht ein bisschen grenzwürdig halte, aber es ist so, dass eben das auch verstanden wird. Und wenn man sieht, wie die Medien Donald Trump von Anfang an behandelt haben, wie negativ, nicht nur ihn, seine Familie, seine Frau, seine Kinder, das 13-jähriger Sohn wurde man unterstellt, dass er autistisch ist, dann wundert mich nicht, dass er dann natürlich auch, ich sag's mal, zurückschlägt. Mhm. Frau Atay, so eine Positionierung eines Präsidenten gegenüber den Medien mit so einer Wortwahl, das kannte man sonst von US-Präsidenten nicht. Sie waren viele Jahre. Sie reden da jetzt von diesem Feind, Enemy of the People, von diesem Spruch von Trump. Korrespondentin unter anderem in Moskau und haben auch aus der Ukraine berichtet. Eigentlich denkt man da ja eher an Länder wie Russland, wenn man so etwas hört. Ja, vor allen Dingen, wenn ich den Begriff Feind des Volkes höre, dann werde ich tatsächlich an Russland und an die Geschichte Russlands erinnert. Das ist ein stalinistischer Begriff und ich denke, man sollte sehr bewusst mit diesem Begriff umgehen und den nicht einfach so in die öffentliche Debatte werfen. Donald Trumps Tochter Ivanka Trump hat sich ja auch von dem Begriff distanziert und hat gesagt, dass sie das nicht so pauschal sagen kann, woraufhin dann der Präsident selbst das auch noch mal ein bisschen relativiert hat und gesagt hat, er meint natürlich die Fake News Medien. Und da bin ich dann bei dem nächsten Schlagwort Fake News. Wenn wir das Thema überspringen, dann möchte ich hier aber doch noch mal kurz einhaken, weil vielleicht ein bisschen Kontext verloren gegangen ist. Und zwar geht es hier darum, um die Aussage, dass der Donald Trump gesagt hat, dass Fake News Media die Enemy of the People sind, also die Feinde des Volkes, so wie es hier gerade übersetzt wurde. Und der hat es ja gerade selber gesagt, er hätte es später schon wieder relativiert, indem er meinte, er würde nur die Fake News Medien meinen und nicht alle. Aber wenn man sich das erste Zitat anguckt, er hat von Anfang an nicht gesagt, alle Medien. Er hat sogar im Nebensatz gesagt, Fake News ist böse, nicht alle. Es gibt manche gute, aber bestimmte Fake News Leute sind Enemy of the People. Aber wie gesagt, wenn wir schon nicht skippen, dann hier das mal zum Kontext. Ja, aber wo unterscheidet sich dann das von dem, was unsere Medien sagen? Es gibt da draußen Fake News und die sind schlecht für die Demokratie. Ja, es unterscheidet sich dadurch, dass sich halt anscheinend sehr viele Presseberichterstatter angesprochen gefühlt haben. Und ja, zu Recht. Gegen schießen. Zu Recht. Ich meine, die Presse, die tun schon auch manchmal ihre Themen so hindrehen, dass sie insinuieren, dass bestimmte Faktenlagen vorliegen, obwohl nichts da ist, machen dann drei Fragezeichen dahinter und sagen, könnte das der Fall gewesen sein? Und wir berichterstatten über ein Gerücht und so. Und dann hast du plötzlich ein Narrativ im Raum, der halt nicht der Wahrheit entspricht. Ich meine, die Beziehungen zwischen Russland und den USA, die wurden im Grunde auf Eis gelegt über eine Medienkampagne, die die ganze Zeit Collusion, Collusion, Collusion gerufen hat. Und im Grunde ist es für die Trump-Regierung jetzt nicht möglich, wirklich auf Russland zuzugehen und einfach diplomatisch irgendwas zu erreichen, weil es direkt wieder als Collusion aufgefasst wird. Und da frage ich mich halt auch, also so richtig Substanz nach dem Mueller-Report hatte das nicht, was sie behauptet haben die ganze Zeit. Und es hat diplomatische Folgen gehabt. Also da kann man dann schon auch mal böse werden. Oder nicht böse, aber halt sagen, ja komm Medien, jetzt stellt euch mal nicht so an. Ja, diese ganze Sache mit Russland, ich meine, keine Ahnung, das wird nie wieder aus der Welt geschafft werden. Das kann man 50 Mal die Banken und die können mit noch so hanebüchenden Beweisen in Anführungszeichen kommen. Ja, ich erinnere nur noch mal an die 60.000 Facebook-Accounts, die die Wahl beeinflusst haben in Amerika. Und das ist bis heute, wird das von allen, wenn gesagt wird, hier, Russland hat sich da eingemischt, es wird immer nur auf diese 60.000 Facebook-Bots hingewiesen, ja, und ja, okay, kann man jetzt sagen, gut, ja, das haben die gemacht, klar, ja, was hatte der Donald Trump damit zu tun? Der hatte mit der Firma, die das eingefädelt hatte, auch mal Geschäftskontakte, so, das ist von allen Sachen, die ihm vorgeworfen werden, ist das meiner Meinung nach die stärkste Verbindung, die es dort gibt. Das kann man jetzt selber denken, ob der was damit zu tun hat oder nicht. Aber ich bin jetzt wirklich gespannt, weil Russland, Amerika, schön und gut, aber hier geht es ja um die Ukraine. Und in der Ukraine, da passieren wirklich sehr seltsame Sachen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob die sich jetzt langsam mal von dem Thema hier verabschieden und mal auf die Ukraine kommen. Weil was in der Ukraine passiert mit der Presse, ist schlimm. Ja, da gibt es wirklich Listen vom Staat mit Berufsverbot für Journalisten. Ja, und das denke ich mir nicht aus. Habe ich, glaube ich, schon mal in irgendeinem Stream vorgestellt gehabt. Naja. Sehr, sehr oft benutzt, was wiederum viele andere Autokraten ermuntert, sich auch auf Fake News zu berufen, Fake News Pressegesetze zu erlassen, Mediengesetze zu erlassen und damit jedwede kritische Berichterstattung, zum Beispiel über den Kreml, auch zu delegitimieren. Und das sehen wir gerade in Russland. Darüber wollen wir gleich diskutieren. Schauen wir uns erstmal an, was mein Kollege Philipp Wundersee zusammengestellt hat zu Trumps Verhältnis zu den Medien in den USA und zur Wahrheit. Ein Mann und sein besonderes Verhältnis zur Wahrheit. Obama sei nicht in den USA geboren. Den Klimawandel gäbe es nicht. Und auch Trumps erster Amtstag begann mit einer Lüge. Angeblich sollen die Medien die Zahl der Zuschauer bei seiner Amtseinführung gefälscht haben. Fake News. Dabei waren weniger Menschen zum Kapitol gekommen als 2009 bei Präsident Obama. Üblicherweise gelten staatliche Autoritäten als sogenannte privilegierte Quellen für uns als Journalistinnen und Journalisten. Das heißt, tendenziell kann man sich auf die verlassen. Ja, das war wieder der Herr Überall, den hatten wir letztens erst, wo er uns erzählen wollte, dass Journalisten und PR-Leute quasi das Gleiche machen. Und der erzählt mir jetzt, dass ich mich darauf verlassen soll, dass wenn der Staat mir was erzählt, dass das stimmt. Ja. Das ist so. Ich keine Ahnung, Alter. Das ist wie wenn jemand vor dir steht, mit einer Cola winkt und sagt, guck mal, ist total gesund, Alter, trink davon viel. Los, mach. Weißt du, ich hört das sich überhaupt selber reden. Also nicht, dass der üble Schweinestaat alles irgendwie zurechtbiegt, aber du kannst doch nicht im Staat zuhören und dir denken, ja, ja, das stimmt bestimmt, läuft, Jungs. Also. Ja, also hier, der Begriff hier wird total vermischt. Ich meine, man kann ja. Vom Grundsatz her kann man ja sagen, okay, wenn man eine Quelle hat, die über ein Thema berichtet, wo die beruflich in der staatlichen Stelle vor Ort was tut, dass das dann eine gute Quelle ist. Kann man ja theoretisch sagen, ja, aber darum geht es ja hier nicht. Hier geht es ja um sogenannte unbestätigte Geheimdienstkontakte, ja, die dann anonym bleiben und irgendwelche Sachen halt hochspielen. Ja. Und auch wie hier ein Fokus gelegt wird auf diesen unwürdigen Amtseinführungsschwanzvergleich, anstatt sich um politische Dinge zu kümmern. Ja, das sind absolute Nebensächlichkeiten, ja. Der meinte, ja, das war die größte Veranstaltung ever und dann haben ein paar Leute nachgezählt und meinten, ja, aber es waren weniger Leute da und ja, ich meine, worüber redet man da? Das ist wirklich Blödsinn. Ja, also. Und wenn das nicht der Fall ist, ist das ein Riesenskandal. In der Endphase des US-Wahlkampfes wurden die 20 erfolgreichsten Falschmeldungen öfter geteilt, geliked und kommentiert als die 20 erfolgreichsten Berichte seriöser Medien. Quelle BuzzFeed. Donald Trump nutzt seinen Twitter-Account immer häufiger als Pressestelle. Immer wieder beschimpft Trump dort auch Journalisten als Feinde des amerikanischen Volkes. Ja, zu Recht. Ich keine Ahnung. Beispielsweise. Ich sag das mit aller Liebe zu Journalisten. Ich find's gut, dass es euch gibt, aber ein bisschen muss man euch schon auch beschimpfen. Es tut mir leid. Ich habe einfach zu viele Sachen in den Medien bereits gesehen, wo ich einfach nur sagen kann, ein bisschen Beschimpfung habt ihr euch schon auch verdient. Also bitte. In den amerikanischen Medien ist halt auch diese Sache mit dem Patriotismus und Anti-Amerikanismus noch eine ganz andere Sache. Ja, als hier. Das ist einfach, da generell gab es ja immer schon diesen Spruch, dass die Medien eher weniger patriotisch seien. Aus europäischer Sicht sind es eigentlich alle, meiner Meinung nach. Aber ja, man kann das nicht so pauschalisieren. Ja, und aber das haben die Leute in den Köpfen und der Trump sagt das und das sind die Enemy of the People, die sind unpatriotisch und so weiter und so fort. Das macht er, um die politischen Punkte zu kassieren. Und nochmal, das ist halt, wie pauschal jetzt die Aussage ist, also dass er meint, dass alle Journalisten so sind, das stimmt einfach nicht. Es geht halt immer wieder darum, wenn mal wieder irgendein Journalist ankommt mit einer unbestätigten, anonymisierten Quelle aus gut informierten Kreisen und das dann wieder ein totaler Skandal für 2 Tage ist, bis sich herausgestellt hat, ja, da war Da war nichts. So, ist Feind des Volkes für ihn, ganz egal, wie positiv oder negativ sie über ihn berichten. Und Fox News beispielsweise sieht er quasi als Haussender. Und das ist zum Beispiel auch vollkommener Humbug. Also als die Vorwahlen liefen und so, waren die auf jeden Fall nicht alle auf seiner Seite. Dann haben sie sich noch lustig gemacht über diesen komischen Sean Hannity, dass er den schon damals gut fand und so. Ja, und dieses Narrativ kommt daher, das kommt aus einem Buch, was ich mir leider auch durchgelesen habe, wo sehr viele von diesen ganzen Trump-Narrativen auch aufgearbeitet wurden. Und ja, ist ganz schlimm. Da wird halt, es wird im Endeffekt kritisiert, dass der Trump nach einem Arbeitstag setzt er sich in seinen, keine Ahnung, wo er auch immer er sitzt, in seinem Schlafzimmer oder in seinem Büro, und dann macht er den Fernseher an und guckt noch ein, zwei Stunden Fox News am Abend. So, das ist quasi so seine Abendunterhaltung. Ja, und da wird direkt gesagt so, oh Gott, er hat sich nicht mit seinen Beratern getroffen, er kriegt seine ganzen Nachrichten nur aus diesen zwei Stunden, die er abends Fox News guckt. So wird dieses ganze Narrativ wieder erhöht. Ich meine, das ist natürlich absoluter Blödsinn, ja, aber funktioniert, ne? Ist ja wie auch das mit dem Gorilla-Channel, wo sie behauptet haben, dass Trump irgendein Tier-Channel anschaut, wo Gorillas miteinander kämpfen. Und dann er auf dem Boden sitzt und isst und die Gorillas anfeuert, wer gewinnen soll. Ja, das war tatsächlich sogar ein Fake-Artikel, aber das war, ja, das haben die Leute auch geglaubt. Ja, also ja, und, du bist Gorillas. Ja, und vielleicht auch was zu sagen, Fox News war vor dem Wahlkampf auf jeden Fall Trump-feindlicher, als es jetzt ist. Also ich würde schon sagen, dass sie seit der Wahl eher Trump-freundlicher sind. Fox and Friends, die vielgesehene Morningshow. In den letzten Jahren hat sie sich zum Sprachrohr Trumps entwickelt. Kritik, Fehlanzeige. Echte Kritiker werden stattdessen von ihm diskreditiert. Jetzt ist es aber so mit diesem Präsidenten Donald Trump, dass so viele Falschdarstellungen von ihm veröffentlicht werden, dass es gar nicht mehr so einfach ist, zwischen Lüge und Wahrheit zu unterscheiden. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen das machen, dann auch noch wüst beschimpft werden. Donald Trump und die Medien. Hunderte Zeitungen haben mittlerweile gewarnt vor einer Gefährdung der Pressefreiheit. Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie der Obama gesagt hat, eine von fünf Frauen an amerikanischen Universitäten werden vergewaltigt und die ganzen Medien das alles Fakten geprüft haben. Könnt ihr euch auch noch daran erinnern? Ja, total. Wir haben alle gesagt, das sind Fake News und verbreite hier nicht so einen Kram. Und oder der ja, Rage genau als diese junge Schwedin versucht hat, alle in Panik zu versetzen und zu sagen, hier, ihr müsst jetzt alle das und das machen. Da haben die ja auch gleich gesagt, hier, Alte, zisch ab. Kannst du uns bitte erstmal mit einem ausgearbeiteten Plan kommen? Ja, genau. Und dann haben die Leute alle nachgeguckt, wo das Geld hingeht. Und das ist, weil Journalismus einfach top ist. So. Und jetzt kommt der dumme Trump und sagt einfach so Sachen, die man nicht widerlegen kann. Und Fox News ist also der Haussender von Trump. Dann darf ich daraus schließen, dass ZDF und ARD der Haussender vom Habeck sind, oder? Ja, ich glaube, so geht das. Das ist ein Eindruck von mir. Vor allem das nächste Ding, also in der Berichterstattung zur Wahl in den USA von Trump, war 90% der Berichterstattung hatte nichts mit Policy zu tun. Wenn die Medien tatsächlich so objektiv sind und tatsächlich die Menschen informieren wollen über irgendwas und nicht mit Bullshit und Gerüchten vollrotzen wollen, warum sind dann 90% halt eben nicht Policy? Also ja, die ich meine, das ist ja generell bei der Politik so. Die ganzen Policy-Sachen, die werden doch sehr selten nach vorne gekehrt. Ja, schon, aber weißt du, 90%, lass es 30% sein, lass es 22% sein, aber 90% nicht Policy-Kram finde ich schon hart. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie groß bei anderen Politikern die Prozentzahl da ist. Mir kommt das vor, dass es immer so 90% ist. Aber was ich ja im Hinterkopf habe, ist, dass ja sogar mehrere wissenschaftliche Untersuchungen festgestellt haben, dass halt ja, einseitig berichtet wurde von einer sehr großen Prozentzahl der Nachrichten und da nicht immer auf Faktenbasis argumentiert wurde, sondern eher so der Masse nachgerannt wurde. Aber das ist ja wirklich müßig. Und müßig ist es auch, den Barack Obama mit dem Donald Trump zu vergleichen. Die Leute haben halt ein Bild vom Obama im Kopf, was schon zu seiner Amtszeit nicht gerechtfertigt war. Ja, und das ist, also der Zug ist abgefahren. Ja, der hat ja bald seine Netflix-Serie und dann kann er seine eigene Geschichte definieren, wie er sich von der Nachwelt gesehen haben will. Bin ich schon gespannt. Durch den US-Präsidenten. Ja, Herr Aust, wir hören das gerade am Ende des Beitrags. Es gab einen Moment, wo sich viele Zeitungen in den USA zusammengetan haben und zusammen sich gegen diese Behauptung gestellt haben, sie seien Feind des Volkes. War das ein notwendiges Zeichen und wäre sowas in Deutschland auch möglich? Ist das richtig an so einer Stelle, dass die Zeitungen sich zusammentun? Naja, erstmal müsste man... Ja, ich wäre auf jeden Fall dafür, dass die Zeitungen sich zusammentun und sich mal kritisch gegen die Regierung stellen. Das wäre ja mal was ganz Neues. Genau, die Zeitungen sollten sich gleich zusammentun und Haltung zeigen. Kanzler oder Kanzlerin haben, der sich so verhält oder die sich so verhält, wie Trump das tut, das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Und wie man so sagt, auf dem groben Klotz gibt es manchmal einen groben Keil. Das ist umgekehrt auch so. Aber man darf natürlich nicht ganz vergessen, dass sich die Verhältnisse in den letzten Jahren durch das Internet gewaltig verändert haben, aber ganz gewaltig verändert haben. Ich meine, überlegen Sie, was deutsche Kanzler schon über die Medien gesagt haben. Konrad Adenauer, ein Abgrund von Landesverrat. Das ist auch nicht so viel anders gegenüber dem Spiegel. Das ist auch nicht so viel anders als das, was er jetzt sagt mit Feinden des Volkes und was hat Helmut Schmidt alles über Journalisten abgelästert. Da gibt es viele, viele Beispiele. Das Einzige, was sich wirklich gewaltig verändert hat, ist, dass alle diese Dinge natürlich im Internet aufgegriffen werden und dann wie durch einen Katalysator verstärkt werden und dadurch plötzlich die öffentliche Debatte auf eine andere Weise bestimmen, als das früher der Fall gewesen ist. Katalysator im Internet. Ich glaube nicht, dass das Internet die Leute so aufheizt. Die Menschen sind biologisch genauso geschaffen wie vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren auch. Das, was die Leute aufgewiegelt werden, das war vor 100 Jahren genauso möglich, wenn irgendwo ein Gerücht rumgegangen ist, das Internet mag zwar vielleicht ein bisschen Schnelligkeit und ein bisschen die Spektrum erhöhen, wie weit du kommunizieren kannst, aber die Leute werden nicht wütender, die werden nicht aufgeheizt durchs Internet. Ja, ich denke mal von seiner Wahrnehmung wahrscheinlich. Das ist jetzt einfach viel zu früh zu sagen, ob das in die eine oder andere Richtung geht. Leute und reagieren ja auch schon unterschiedlich, aber es ist ja so, dass gerade die alten etablierten Medien ja diese Social-Media-Sachen nutzen mit dem Hintergrund an Augenpaaren, die ja schon haben, um diese Netzwerkeffekte auszunutzen. Und da werden sie ja gefördert von den Plattformen gegenüber kleinen Leuten, die es einfach privat machen. Und deswegen sollte so etwas möglich sein, dann haben die eine viel bessere Position, das auszunutzen. Und sie nutzen es meiner Meinung nach ja auch aus. Ja, ich glaube, das ist gar nicht das, was er meint. Ich glaube, er meint eher das Gegenteil. Ich glaube, er meint eher, dass früher halt solche Sachen, wenn die von den Medien nicht mehr weitergetragen worden sind, sich irgendwann verlaufen haben. Und heutzutage, wenn die Leute im Internet halt Bock haben, darüber zu reden, dann wird auch darüber geredet, ne? Und dann kannst du irgendwie den Politikern irgendwas twittern und so. Und dann haben sie das über Wochen dann noch präsent, irgendwelche Dinge, wenn die da nicht abebben. Und ansonsten, wenn die Journalisten sich gedacht haben, okay, das ist egal jetzt, dann wurde das halt nicht weiter breitgetreten früher. Aber ich finde, wir als Journalisten, wir haben Politiker immer angegriffen und heftig kritisiert, wahrscheinlich immer zu Recht, vielleicht ganz selten noch mal zu Unrecht. Ich natürlich immer nur zu Recht, ist ja klar. Aber ich finde, wir sollten da auch nicht so empfindlich sein. Wenn wir Politiker angreifen, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn die mal irgendwie grob zurückschlagen. Solange das System funktioniert, sodass sie uns nicht sozusagen den Arbeitsplatz nehmen können oder das Recht auf Meinungsfreiheit kappen können, dann wird es natürlich ganz ernst, wenn zum Beispiel die Parteien, was öffentlich-rechtliche Anstalten anbetrifft, Einfluss nehmen auf Personalbesetzung und dergleichen. Und das hat es auch in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben, und zwar sehr grob. Also ich kann mich erinnern, ich war ja viele Jahre beim NDR, also in der ARD, bei Panorama, und aufgrund der Brockdorf-Berichterstattung über das Atomkraftwerk in Brockdorf, das damals im Bau war, da wollten die Parteien, vor allen Dingen die CDU ganz vorne, am besten den NDR zerschlagen. Also das ist so neu nicht. Herr Bolz, die Washington Post hat zusammengefasst, dass Trump durchschnittlich bisher seit Amtsantritt bis Ende 2018 gegen diese Aufstellung pro Tag etwa 11 falsche oder irreführende Aussagen von sich gegeben hat. Ist es Aufgabe der Medien? Ist es richtig, dass eine Zeitung wie die Washington Post das so bewertet und aufstellt und darauf hinweist? Ja, ich weiß nicht, ob es eine Bewertung ist oder einfach ein analytisches Ergebnis. Das kann ich nicht beurteilen. Denkbar ist das. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Aber unser Thema ist, glaube ich, ein bisschen anders gelagert. Und man sollte es nicht auf die Empfindlichkeit des Weltjournalismus gegenüber einem Politiker reduzieren, der in einer Art auftritt gegenüber der Weltjournalie, wie noch nie zuvor jemand anders. Ich glaube, es stimmt schon mit dem gegenseitig aufeinander einprügeln. Das ist, glaube ich, die Voraussetzung der ganzen Sache. Denn eines war in dem Einspieler ja eindeutig nicht wahr. Ein Kommentar, den ein Journalist da gegeben hat, nämlich zu sagen, ja, wenn CNN berichtet über Trump, ob das jetzt positiv oder negativ ist, wir gelten als Feinde des Volkes. Ich gucke sehr oft CNN. Und ich habe noch nie irgendetwas Positives über Trump gehört in diesem Sender. Und das gilt nicht nur für CNN, das können Sie in Deutschland genauso beobachten. Er mag ja ein schrecklicher Mensch sein, vielleicht ein schlimmer Präsident, vielleicht macht er alles falsch. Aber ich glaube, es gibt auch nicht den Ansatz des Versuchs einer objektiven Berichterstattung über Trump. Das gilt für Deutschland genauso wie, soweit ich es beurteilen kann, für Amerika. Und da steckt, glaube ich, ich wollte nur applaudieren. Es gibt nicht mal mehr den Ansatz oder den Versuch einer objektiven Berichterstattung über Trump. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ja, das ist ja schon wirklich lächerlich bei CNN. Und einerseits tut mir der Herr so ein bisschen leid, weil der wird garantiert nicht nochmal eingeladen werden in die Sendung. Und Nummer zwei, bei dieser ganzen Sache bedrückt mich persönlich am meisten eine Sache. Ich finde es ja gut, wenn der Präsident, der in Amerika die mächtigste politische Person ist, wenn da wirklich alles untersucht wird und genau drauf geguckt wird, was gemacht wird und es auch kritisiert wird. Und es war auch meine Hoffnung, weil so viele Leute negativ gegen den Trump eingestellt waren, dass die Leute besonders gut hingucken. Aber wie sieht die Realität aus? Jede Kleinigkeit wird von der Mücke zum Elefanten gemacht. Und da, wo der Trump wirklich schlimme Sachen macht, da guckt keiner mehr hin, weil es ja 20 andere wichtigere Sachen gibt, weil der Trump sich wieder bei CNN aufgeregt hat oder Fox News geguckt hat. Das ist wichtiger, als was da gerade passiert in, oh ja, nehmen wir mal den Sudan zum Beispiel. Ja, so, und er hat recht, CNN berichtet nicht positiv, selbst wenn es was Positives gibt. Und was ich viel schlimmer finde, ist, dass sie in ihrer Kritik auch so seicht sind und sich eben nicht über die Policy, nicht über die konkreten Sachen aufregen, die passieren, sondern immer nur mutmaßen, oh, das ist schlimm, das hat schlimme Untertöne, da sind jetzt die Leute beleidigt deswegen. Ja, und die wirklich harte Politik, ja, weil der Donald Trump sehr viele krasse Sachen gemacht hat in den letzten Jahren, die sind total unter dem Radar verschwunden. Keiner hat darüber berichtet. Die ganze Bayer-Monsanto-Angelegenheit, die wir jetzt haben, ja, warum das sich so entwickelt, wie es sich entwickelt, liegt alles mit Trumps Policies zusammen. Ja, und das wäre doch mal interessant, im deutschen Fernsehen das erklärt zu bekommen von einem Qualitätsjournalisten. Ja. Glaube ich, ein ernsthaftes Problem. Und das hängt auch mit dem Gesamtthema zusammen. Ich denke, ich will nicht sagen, dass Trump zur Notwehr Lüge greift, aber dass er im Grunde da eine Gegenwelt sieht, gegen die er massiv vorgeht. Und das natürlich vor allen Dingen mit dem neuen Medium, den digitalen Medien, mit Twitter. Auch eine, muss man zugeben, geniale Idee, auf die bisher auch noch niemand gekommen ist, mit Twitter Weltpolitik zu machen. Also unter Umgehung aller klassischen Massenmedien. Das ist schon eine interessante und, wie ich finde, sehr intelligente Art und Weise, Gegenöffentlichkeit zu produzieren. Ja, also wir haben viele Punkte angesprochen, über die wir gleich sprechen, Frau Reschke. Plötzlich, wenn wir Donald Trump sehen und hören, geht es um alternative Fakten. Wird über die Wahrheit oder über Fakten diskutiert? Was passiert da? Ich glaube, das Problem, was man als Journalist oder vielleicht auch als Mensch in Deutschland hat mit Donald Trump, ist jetzt gar nicht so sehr unbedingt die Bewertung seiner einzelnen politischen Leistungen oder Misserfolge. Ich glaube, das ist für die meisten Menschen hier gar nicht so einfach zu bewerten, sondern diese Aussagen. Ja, deswegen haben wir ja eigentlich euch. Weil wir das nicht so bewerten können, haben wir Leute, die sich da hauptberuflich mit beschäftigen. Wenn die uns aber als nur erzählen, Orange Man Bad, dann kommen die auch nicht ihrem Auftrag nach, Frau Reschke. Politisches System untergraben oder eine Demokratie angreifen, es ging ja nicht nur gegen die Presse, es ging auch gegen die Justiz, es ging auch gegen grundsätzliche Menschenrechte. Natürlich erschüttert einen das, wenn der einfach mal zack aus dem Klimaabkommen aussteigt. So, das sind natürlich alles so so Dinge gewesen, die warum muss ich direkt sagen, stopp, warum erschüttert das? Fake News. Sie spielt hier nämlich auf das Paris-Abkommen an und die Amerika ist nicht aus dem Paris-Abkommen ausgestiegen, weil sie es gar nicht können. Sie können es erst im Jahr 2020, dann können sie aussteigen. Sie haben es noch nicht umgesetzt. Aber gut, ich meine, das ist natürlich auch Interpretationssache. Ne? Man hört sich besser an, dass sie ausgestiegen sind. Ne? Wenn du jemanden hast, der sagt, also dass der sich jetzt ärgert über Journalisten, das kann ich verstehen. Da haben Sie vollkommen recht. Es gab auch in Deutschland Kanzler, die sich über Journalisten geärgert haben. Aber es ist ja was anderes, ob man sich über eine Berichterstattung ärgert oder ob man unisono die Presse, die ja ein Teil dieser Demokratie ist, sozusagen in Grund und Boden rammt und die einzigen, die sozusagen noch Geltung haben. Anja, wir haben es extra schon in dieser Sendung dreimal erwähnt, dass er gesagt hat, nicht alle, sondern einige. Ja? Kriegst du das vielleicht in deinen Kopf? Und vor allem in Grund und Boden rammen ist mehr wie nur Worte. Bisher kritisiert er die Presse nur. Nirgendwo wurde ein Pressehaus geschlossen oder irgendwie jemand entlassen oder nichts ist gefolgt. So. Da hat jemand gesagt, Presse blöd. Das war alles. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen Projektion ist, weil das ist halt die Macht, die sie gerne hätten. Das alles, wo sie drauf zeigen und sagen, hier diesen Pfui-Pfui, dass wir dann auch alle losrennen und die sofort Pfui-Pfui finden. Also, nach dem Motto, der Trump sagt irgendwie, hier die Presse ist doof. Nee, das ist aber Aufgabe der Presse, den Leuten zu sagen, Trump ist doof. Da kannst du dich genauso gut hinstellen und sagen, oh mein Gott, die Presse sagt die ganze Zeit, der Präsident ist nicht legitim und tralala. Na, im Endeffekt läuft es auf selbe hinaus. Sind, die an seinen Lippen hängen und alles, was er sagt, gut finden. Das finde ich dann in dem Kräftespiel und auch in der Rolle, die Medien in der Demokratie haben, schwierig. Und ich glaube, deswegen tut man sich damit so ein bisschen schwer. Ich muss übrigens noch eine Sache sagen, ich muss jetzt doch den NDR verteidigen. Das ist natürlich 40 Jahre her, ne? Die Brockdorf, also fast 40 Jahre her. Das war ja Anfang der 80er. Also schon damals. Damals war der Einfluss der politischen Parteien sehr, sehr, sehr groß. Genau, danach ist es auch geclasht. Auf die ARD. Ich weiß, also beim NDR war es so, wenn die Mehrheiten in den drei Bundesländern so waren, dass die CDU bestimmte, war der Intendant CDU, der stellvertretende Intendant SPD, der Programmdirektor durfte wieder CDU sein. Ja. Und beim Machtwechsel war es so. Moment mal, wo ist denn der Unterschied zu heute? Heute wird das doch auch noch paritätisch besetzt. Wollen die uns jetzt hier das Idiotenstadel vorspielen und so tun, als wäre das heute nicht mehr so, oder was? Und auch was, das war ja schon vor 40 Jahren. Was ist das für ein Argument, Anja? Das heißt, Dinge, die 40 Jahre alt sind, darf man nicht mehr erwähnen. Tja. Warum nennen die Leute dann ständig andere Leute Nazi? Ja. Ja, ich wusste nicht, dass die Marke bei 40 liegt. Also das weißt du, wer, laut Anja 40, okay. Ja, 40 ist so eine heilige Zahl, wie in der Bibel, weißt du. Ja. Naja, aber so lange ist es mit Nikolaus Brender zum Beispiel beim ZDF nicht her, dass der Einfluss genommen worden ist. Ja, verteidigen Sie den NDR. Ja, das bleibt es hängen. Aber das war nicht eine Kritik am NDR, sondern an die politischen Parteien, die Einfluss genommen haben. Und das ist zum Glück in der Tat etwas zurückgedrängt worden. Durch die Brockdorf-Berichterstattung, übrigens. Ja, guck mal. Ja. Bleiben wir nochmal kurz bei den Stichwort-Fakten, Frau Böcker. Kann es eigentlich einen Streit über Fakten, über Wahrheit geben? Nein, kann es auf keinen Fall. Was? Ich bin getriggert. Das ist ein logozentrisches Weltbild und ich habe das aus Ihrem Kreise gehört, dass das falsch ist. Nein, die totale Wahrheit. Es gilt nur die totale Wahrheit, sagt die Frau, die Femi Magazin leitet. Super. Und ich glaube, das ist, was sowohl Trump als auch andere Rechtspopulisten versuchen, wenn sie mit dem Begriff Meinungsfreiheit operieren. Ja, Meinungsfreiheit ist einfach nur ein Dokument, muss man wissen. Ja, und vor allem für Populisten gilt ja Meinungsfreiheit nicht, sondern nur für die von der Edition F festgelegten, ehrhaften Mitglieder des demokratischen Prozesses. Ich meine, Meinungsfreiheit, überleg doch mal, wofür willst du die denn haben? Hm? Was willst du denn damit machen? Ja. Also Trump oder auch die Rechtspopulisten in Deutschland, die haben ja eine ganz andere Auffassung von Meinungsfreiheit, als sie ursprünglich definiert ist. Das weiß die Frau Bücker, weil die hat so viele rechtspopulistische Freunde. Ich weiß nicht mal mehr, was ich da sagen soll, bei so viel Lügen und Halbwahrheiten auf einem Haufen. Sorry. Ja, da kann man auch nicht drüber diskutieren. Das muss man einfach sagen, das ist halt erstunken und erlogen. Weil die Rechtspopulisten finden, dass Meinungsfreiheit bedeutet, alles sagen zu dürfen und auch zu lügen, rassistisch beleidigen zu dürfen, Menschenrechte in Frage stellen zu dürfen. Und das fällt ja nicht unter Meinungsfreiheit. Und es ist ja Citation. Ja, eben, wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, Menschenrechte einschränken oder was. Ja, also das ist ja auch ein ganz schöner Strohmann. Den könnte man sehr schön umdrehen, aber das lasse ich jetzt einfach mal. Und das nächste Ding, Lügen. Alle Menschen lügen. Alle. Allesamt. Also anzunehmen, dass Menschen nicht lügen, ist schon fast ekelhaft. Das Lügen von Menschen ist so weit entwickelt, dass die meisten Menschen ihre eigenen Lügen glauben, während sie die Sachen erzählen. Also psychologisch ist unser Gehirn. Hat sich entwickelt in die Richtung, dass du besser eine falsche Realität aufrechterhalten kannst, die dir niemand anmerkt, weil du früher evolutionär halt besser vorangekommen bist, wenn du so eine Fähigkeit hattest, für Wahrheit zu verschleiern. Also bist du einfacher in Gruppen durchgekommen, mit weniger Gruppenarbeit, mehr Kalorien für weniger Arbeit, etc., etc. Wir haben wortwörtlich einen Mechanismus in so einem Kopf, der uns lügen lässt, ziemlich gut. Und wir glauben sogar selbst noch dran. Ich sag nur, die alten weißen Männer bäumen sich nochmal auf, so wie Tiere kurz vorm Tod. Hat die Frau Bücker als Chefredakteurin in ihrem Magazin durchgehen lassen. Und da wurde nur ein kleines, in Klammern lacht, dahinter eingefügt. Schwierig oder ist auch keine journalistische Aufgabe, Lügen und Wahrheit als gleichberechtigte Meinung nebeneinander zu stellen. Es ist aber auch nicht die verfickte Aufgabe von Journalisten, das zu entscheiden, was ist. Ja, und zwar, also natürlich, man kann das recherchieren und kann sagen, nee, wir haben recherchiert, der Damm ist nicht vorgestern gebaut worden, der ist vor 20 Jahren gebaut worden. Aber man kann nicht hingehen und sagen, die eine Ansicht gefällt mir nicht und die andere Ansicht gefällt mir, also ist die gelogen und die ist Wahrheit. Und das ist, was ihr macht. Außerdem für so jemanden, dessen ganze journalistische Tätigkeit daraus besteht, den Leuten einzureden, dass Frauen in dieser Gesellschaft unterdrückt werden, würde ich solche Behauptungen schon mal gar nicht aufstellen. Ja eben, was ist denn mit den Lügen? Gender Pay Gap und diese ganzen schlechten Studien, die behaupten, dass irgendwie 3 von 4 Frauen sexuell belästigt werden. Das sind doch auch alles Lügen. Ja, der gesamte... Unbenutzt. Ja, der Feminismus wäre ja so heute gar nicht möglich ohne ein riesengroßes Lügengebäude. Also es hat ja kaum was mit Realität zu tun, nachweisbar. Schlechte Wissenschaft, die oft verkauft wird als ordentliche Wissenschaft. Also wenn ihr mehr zum Thema, wie oft Menschen sich selber belügen, wissen wollt, The Elephant in the Brain, The Hidden Motives in Everyday Life. Sehr gutes Buch. Herr Bolz, Sie als Medienwissenschaftler dort, Fakten, Wahrheit? Kann es da verschiedene Meinungen zu geben? Kann man darüber streiten? Es ist leider nicht so, dass es so einfach wäre, Lügen von Wahrheit zu unterscheiden. Alles, was überhaupt berichtet wird, ist eine Art Konstruktion. Sie können immer nur hochselektiv über die Welt berichten. Sie müssen Ausschnitte wählen. Vor allen Dingen sind Massenmedien gezwungen, und das ist sehr wichtig in unserem Zusammenhang, jedes mögliche politische Thema, das eigentlich in sich meist sehr komplex ist, zu personalisieren und zu emotionalisieren, es ins Bild zu bringen, was auch oft gar nicht so leicht möglich ist. Und all das sind, wenn Sie so wollen, unabweichliche Verzerrungen von Realität. Das heißt, wir müssen Abschied nehmen von der Vorstellung, es gäbe sowas wie eine objektive Berichterstattung. Ich habe auch meine Lieblingszeitung. Ich finde, die FAZ und die Welt, die schreiben wirklich, wie die Wahrheit ist für mich. Ich weiß natürlich als halbwegs gebildeter Mensch, dass es nicht so ist, dass andere ihre Süddeutsche haben oder ihre anderen Sendungen. Aber so sehr wir dran hängen, dass unsere eigene Meinung immer wieder bestätigt wird, so sehr muss man doch sich klar machen, dass jede Weltdarstellung eine Art Konstruktion ist und dass sie deshalb niemals die Wahrheit bringen kann. Lügen als Lügen überführen ist eines. Ja? Das ist vollkommen klar. Wenn jemand lügt, das hat immer kurze Beine und kann entlarvt werden. Und da sind die Journalisten wunderbar dafür dafür prädestiniert und tun das ja auch. Aber viel interessanter sind ja Dinge, die Einschätzungen ausdrücken oder die Perspektiven ausdrücken. Wohin geht die Reise? Was soll die Politik in Zukunft bringen? Denken Sie an die Flüchtlingsproblematik oder so etwas, so eine Einschätzung. Die Flüchtlinge sind ein Geschenk für uns oder sie sind eine Last für uns. Das ist weder Wahrheit noch Lüge. Das ist eine politische Einschätzung von ungeheurer Bedeutsamkeit. Und darüber kann man und muss man streiten. Mhm. Mit den Flüchtlingen, das ist auch immer so ein lustiges Thema, wo ich mir immer denke, so, du hast ein zweites oder drittes Weltland und du hast eine hohe Anzahl an Migration aus diesem Land und die Menschen haben dort eine Verbrechensrate, die höher ist wie hier in Deutschland. Und dann hast du aus diesem Land eine relativ hohe Einwanderung. Und dann heißt es, ja, die bringen keine Verbrechen mit, weil diese Menschen, die ändern sich, wenn sie über die Grenze gehen, macht's boom. Und dann ist plötzlich die komplette Prägung von der Gesellschaft und alles ist weg. Und dann kommt sie hier an und dann sind sie absolut friedlich. Und dann, weißt du, hast vorher keinen Schulabschluss und dann gehst du über die Grenze und dann bist plötzlich Arzt und Anwalt etc. So wird doch die ganze Zeit Bericht erstattet. Wo ich mir denke, so, ja, Lüge, Wahrheit, weiß ich nicht. Wahrscheinlich strengen sich ein Haufen an, wenn sie hier nach Deutschland kommen. Aber einfach nur zu sagen, Flüchtlinge sind ein Geschenk, ja, das ist halt auch Lüge, weil du halt politisch das gerne haben willst. So, das Spektrum, was er ja gerade aufgemacht hat, ist ja im Endeffekt, man hat die eine Position und die andere Position und jedem ist an sich klar, dass die Wahrheit irgendwie in der Mitte ist. Nur bei gewissen Diskussionen, ohne jetzt auf irgendwelche Punkte einzugehen von gerade, bei gewissen Diskussionen ist es ja so, dass einem eine Position zugeschrieben wird direkt, eine Extremposition. Ja, es kann ja sein, dass manche Leute sagen so, ja, wir sind für Zuwanderung, aber man muss ein bisschen genauer hingucken. Dann sagt die eine Seite direkt so, ja, nee, aber ihr seid direkt die, keine Ahnung, ihr wollt direkt die Grenzen auf und so weiter und so fort. Und die anderen sagen, ihr seid irgendwie nicht menschenfreundlich genug und deswegen wird man ja irgendwie von allen Seiten auch gezwungen, sich irgendwie zu den Extremen hinzuorientieren. Ja, weil, und ich meine jetzt in der Presselandschaft explizit. Deswegen, ja, nicht so eine tolle Situation halt, ne? Scholz hat gerade die Wahrheit in Ihrer Zeitung gefunden, aber Sie haben am Anfang die findet schon man manchmal da auch, aber auch nicht immer. Es gibt ja das, was ich daran interessant finde, das ist eine der wenigen Publikationen mit sehr unterschiedlichen Positionen. Manche Positionen sind auch Positionen, über die ich mich ärgere, wenn ich das lese, aber ich finde es gut, wenn es nicht alles sozusagen stromlinienförmig in eine Richtung geht, sondern unterschiedliche Meinungen auch tatsächlich ihren Raum finden. Mhm. Und in der Tat ist es so, dass natürlich schon die Auswahl eines Themas hat etwas damit zu tun, für welches Thema ich mich interessiere. Und das Zusammentragen der Fakten hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie ich als Journalist oder jemand anders als Journalist irgendeine bestimmte Situation, irgendeinen bestimmten Sachverhalt einschätzt. Mhm. Also jetzt so zu tun, als gäbe es nur die alleinige Wahrheit, das ist, glaube ich, wirklich falsch. Vor allen Dingen ist dann die Frage, wer entscheidet darüber? Genau. Bleiben wir ganz kurz nochmal bei den USA am Anfang. Sie haben ganz am Anfang schon... Die Feministin entscheidet darüber. Schon das wichtige Stichwort, die sozialen Netzwerke, die sozialen Medien mit eingebracht. Wäre Trump und auch die Debatte über Trump, auch wenn wir so über ihn und seine Aussagen diskutieren, wäre das und er als Politiker und Präsident überhaupt möglich ohne die sozialen Netzwerke? Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das anders wäre ohne die sozialen Netzwerke. Ich glaube, dass das gesamte politische Klima sich, was weiß ich, wie im Aquarium, wenn da Wasser drin ist, ist anders, als wenn da kein Wasser drin ist, völlig anders entwickelt hat. Und ich glaube, man kann nicht so sich auch nur sehr schwer vorstellen, wie so etwas wäre, wenn es das nicht gäbe. Also ich glaube, dass in der Tat Trump auch in der Grobheit, in der er auftritt und in der er artikuliert und wie er direkt an die Wähler oder die vermeintlichen Wähler rangeht, wie er die Medien beschimpft, die Art, wie er sich artikuliert, wie er sich darstellt. Oh Gott, ja, wie er sich artikuliert. Der Trump, der redet nicht so, wie elitäres Establishment es gerne hätte, dass man sich den Schnabel verbiegt. Der redet so, wie die einfachen Leute von der Straße reden. Deswegen wurde er gewählt, deswegen hatte er Erfolg. Ich find's immer wieder lustig, wenn sich die Leute irgendwie dahin hocken und sagen, also kann er doch nicht reden. Dabei reden die Leute auf der Baustelle, so die Leute im Supermarkt, die den Laster einräumen. So reden die Leute, so redet er. Und ich find's lustig, dass dann die Funktionselite da hocken und sagen, oh mein Gott, wie kann er nur reden wie der Pöbel? Ja, das muss ein Untermensch sein, der Pöbel. Böse, böse, böse Trump. Und auf der anderen Seite hast du dann aber Kolumnisten wie Hengame oder ähnliche Leute, die auch reden wie der letzte Mensch auf der Straße, die aber von den gleichen Leuten gefeiert werden, die Trump für sein offensives, lautes Getue irgendwie scheiße finden. Auch wenn er nicht sozusagen zu der jüngeren Generation gehört, nicht? Aber er hat das relativ gut kapiert, wie man sowas machen muss, ob das im Endeffekt für ihn sehr positiv sein wird und ob das seine Wahlchancen noch mal erhöht oder nicht, ist eine andere Frage. Aber insgesamt ist es ja auch nicht so schlimm, wenn die gesamte Bevölkerung über ihre Twitter-Accounts oder sonst was auf irgendeine Weise mitdiskutieren kann. Ich meine, es hat auch jeder das Wahlrecht. Nicht der blödeste Idiot hat heute ein Wahlrecht und deswegen kann auch der blödeste Idiot gewählt werden. Mhm. Nicht? Und deswegen wollen wir den blöden Idioten auch nicht absprechen, dass sie dann mit Twitter oder mit anderen sozialen Netzwerken irgendwelche Sachen verbreiten. Das ist früher auch schon so gewesen. Das konnte bloß damals nicht jeder nachvollziehen. Das haben die in der Kneipe gemacht. Ja, aber das waren nicht nur die sozialen Netzwerke. Es waren auch die Medien, die ihn groß gemacht haben. Je schriller er aufgetreten ist, je plakativer er aufgetreten ist. Möglicherweise sogar diejenigen Medien, die gegen ihn waren. Ganz genau. Ganz genau. Also das wäre die Alternative gewesen? Wie hätte man berichten sollen? Er ist aufgetreten. Er hat halt ganz bewusst diese kurzen Aufmerksamkeitsspannen, kurzen News-Cycles, die wir mittlerweile haben, genutzt. Frei nach der Devise Spin first, correct later. Und das ist ja auch eine Taktik, die wir hier bei den Rechtspopulisten in Europa auch sehen. Aber ich meine, wir reden ja hier die über wir ja auch nicht überhaupt über Trump. Überhaupt nicht bei anderen Parteien sehen. Also nach Fukushima zum Beispiel war von Spin First irgendwie Correct Later nie, also nein, in der Ukraine, als wir uns da in ein Abenteuer begeben mussten irgendwie und uns unbedingt für eine Seite entscheiden mussten, das war nicht irgendwie mit der heißen Nadel gestrickt. Nein. Unsere Politiker machen sowas nicht. Das macht nur der böse Trump. Ja, der Elendige. Wie kann er nur? Der ist ja so nicht. Überhaupt diese ganze Was-wäre-wenn-Diskussion die ganze Zeit. Was interessiert das denn? Was wäre das ohne Social Media? Was wäre dies? Was wäre das? Völlig idiotische Fragen. Diskutiert doch bitte über das, was passiert ist und nicht über irgendwelche Wolkenkuckucksheime. Vor allem, weißt du, wer wählt denn am ehesten Leute über 60? Ja, wie viele Leute über 60 haben Twitter? Ich finde es immer so total lustig, dass die Leute sagen, oh ja, die sozialen Medien sind so neu und das hat alles verändert. Das wird noch mal viel verändern, aber ich wage es zu bestreiten, dass sie bei der letzten Wahl in den USA das Internet eine allzu große Rolle gespielt hat. Ich glaube eher, dass es halt auf dem Land die Leute über 60 sind, die wählen gehen und nicht unbedingt die Leute, die mit 20 oder mit 18 oder mit 31 dranhocken an ihrem Twitter und irgendwelche Tweets abfeuern. So, das tut mir leid, glaube ich nicht. Ja, aber also ich würde auch sagen, die Leute, die begeistert von irgendwelchen Trump-Rallies 100 Meilen zurück nach Hause in ihre Kleinstadt gefahren sind und ihrer Familie davon berichtet haben, die haben wahrscheinlich mehr die Wahl beeinflusst als irgendwelche Sachen auf Twitter. Das ist klar. Aber nö. Das ist eine unbequeme Wahrheit. Er ist gewählt worden wegen seiner sozialen Medien und wegen seines Auftrittes, weil die Alternative für sehr viele amerikanische Wähler nicht besonders attraktiv gewesen ist. Das kann man sehen, wie man will. Aber die Vereinigten Staaten bestehen eben nicht nur aus der Wall Street im Osten und Silicon Valley im Westen, sondern müssen wir die ganzen Bereiche in der Mitte angucken, mit den Leuten, die irgendwie nicht mehr von einer Arbeit, wenn sie überhaupt welche haben, leben können, und wie die Infrastruktur ist. Das heißt, sozusagen dieser Begriff America First, mit dem er ja seine erste Wahl gewonnen hat, die kann man interpretieren wie Deutschland, Deutschland über alles. Man kann es aber, und so ist es im Wesentlichen bei uns ja auch interpretiert worden, man kann es aber auch so interpretieren, jetzt kümmern wir uns erstmal um unsere eigenen Sachen. Und ich glaube, diejenigen, die ihn gewählt haben, haben das America First eher so begriffen. Nicht sozusagen die große Weltmacht Amerika muss wieder dastehen, sondern jetzt lassen wir dafür sorgen, dass das Land wieder funktioniert. Ob der das jetzt macht, ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Grund, warum er gewählt worden ist. Also ich möchte da auch was sagen zu dem Verständnis, weil hier sehr viel über den Donald Trump gesprochen worden ist. Ich habe die Vereidigung von der Frau Merkel gesehen. Die hat auch geschwört, dem deutschen Volke eine Bundeskanzlerin sein. Die hat nicht für Europa, nicht für Syrien oder für andere Länder geschwört, sondern für das deutsche Volk. Das hat natürlich auch der Donald Trump gemacht und so macht er. Zu den Medien nochmal. Durch diese neuen Medien, wir sind hier drei alte weiße Männer Und wir sind groß geworden in der, alle drei, glaube ich, in der Analog-Gesellschaft und nicht in der digitalen Gesellschaft. Mit den Twitter erreichte Donald Trump 40 Millionen Leute. Die Auflage von New York Times, also zumindest, das weiß ich, die Subscription, das sind 3 Millionen. Das ist gar nichts für so eine große Zeitung. Und zu der Lügenpresse, New York Times, sagen wir, wenn eine Presse einen Anonymbrief veröffentlicht, zitiert dann Leute, die sich dann, nachdem dieser anonyme Brief veröffentlicht worden ist, distanzieren von diesen Aussagen. Und wissen Sie, ich bin kein Journalist hier, ich bin der einzige Amateur hier in dieser Runde, aber ich bin immer Unternehmer gewesen und ich bin so erzogen gewesen, dass wenn einem Unternehmen ein anonymer Brief angekommen ist, dann hat man den nicht gelesen, man hat ihn zerrissen und Papierkopf geworfen. Und nun passiert Folgendes, diese berühmten New York Times oder Washington Post veröffentlichen einen anonymen Brief, den man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und zu den Medien nochmal, zu der Proportion, CNN, ja. ABC, NBC, ABC sind alle gegen den Trump eingestellt gewesen. Das ist nur der Sender Fox und vielleicht... Der aber der meistgesehene ist unter den Sendern. Ja, scheinbar ja, aber, schätzt man diese Nachrichten, die dort genau. rüberkommen. Und die anderen Nachrichten schätzt man nicht. Genau. Dann ist das doch der beste Beweis, dass die Leute, die zuschauen, diesen Sender auch anschauen, weil scheinbar hat er einen Marktwert, der bei dem Zuschauer ankommt. Geben Sie uns doch mal einen Einblick. Fühlen Sie sich von Fox News umfassend informiert? Also reicht Ihnen das als Quelle? Kann ich gerne Ihnen sagen, antworten, die Frage. Also erstens schaue ich natürlich alle Sender, also auch die linken Sender. Eine Sache ist natürlich auffallend, glaube ich, auch bei CNN, aber auch bei Fox News. Wenn es Runden gibt, da gibt es immer einen, der das Konservative, den konservativen Blickwinkel vertritt. Und bei CNN natürlich alles Demokraten und so weiter und so fort auf der anderen Seite. Das ist aber das Gleiche bei Fox. Da ist immer ein, der diese Richtung von den Demokraten vertritt und der Rest natürlich mehr konservativ. Und ich habe großes Problem, wenn man hier den Donald Trump als Populisten, als Rassisten, als Nationalisten und so weiter und so fort bezeichnet. Das ist eine Keule, mit der sie auch leider auch in den deutschen Medien operieren, wo sie praktisch jede Argumentation, und das sitzt hier ein Wissenschaftler, sofort erschlagen können. Wenn Sie jemand sagen, der ist Rassist, der ist Nationalist, der ist ein Rechter, der ist Populist, goodbye, gibt es keine Diskussion Frau Reschke, mehr. Frau Reschke zu. Sexist ist er, oder? Sexist genau ist er. Warum ist er sexist? Sexist. Ach, sexist. Sexist. Ach, sexist. Ja, das sexist fehlt ja noch. Okay. Ja, ich möchte mal kurz eine Sache Reschke. Einhaken. Zu einem Detail, was er gerade gesagt hat. Erstmal vorweggeschickt. Das, was wir hier bekommen als CNN, ist CNN International. Das ist nicht das CNN, was in Amerika läuft. Das wissen viele Leute nicht. Und der Unterschied ist eklatant. Deswegen kann ich da direkt mal 2 Punkte sagen, die mir sofort auffallen, wenn ich mir irgendwelche Berichterstattung da angucke auf CNN und auf CNN International als Pendant dazu. Hier wurde ja gerade gesagt, dass immer Leute eingeladen werden, die auch eine Gegenposition vertreten. Bei CNN in Amerika ist es so, da hat man zum Beispiel 4 oder 5 Leute am Tisch und da hat man einen von den Demokraten, der in der Partei ist und einen, der irgendwie Republikaner ist oder in diese Richtung lehnt. Aber da werden immer wirklich, entweder wird den Leuten irgendwas zugeschrieben, das sind eigentlich auch nicht wirklich Republikaner, nur die werden quasi so aufgebaut, als wären sie Republikaner, nur weil sie sich irgendwann mal irgendwie kontrovers geäußert haben. Und bei CNN International ist es wirklich so, dass da wirklich unterschiedliche Meinungen auch wirklich am Tisch sitzen und nicht nur einer, der als Feigenblatt da sitzt und sagt so, ja, ich sehe das ein bisschen anders, aber keine wirklichen Argumente bringt und so weiter. Fox News macht es aber auch nicht anders. Ja, wenn die da irgendeinen Demokraten haben, ist das auch irgendein Idiot, der nur da ist, damit man sich über die Demokraten lustig machen kann. Auch Teil der Wahl. Zu Recht oder zu Unrecht die Kritik an Donald Trump, auch von deutschen Medien, mit den Punkten, die Herr Weinberg gerade genannt hat? Naja, das kann man jetzt ja nicht so pauschal sagen. Aber natürlich, wenn man sieht zum Beispiel, das sind immer so die Momente, die ich jetzt als Journalist oder überhaupt auch als Zuschauer einfach erschütternd finde, wenn ich sehe, wie ein Präsident mit all seiner Macht, die er hat, von oben herab Leute niedermacht, dann sind es Momente, die ich erschütternd finde. Und wenn ich sehe, ob ich ihn jetzt als Rassist... Warum? Ihr habt es verdient. Erlebt, dass er in Deutschland... Meine Güte. Es ist gerechtfertigt. Ich keine Ahnung, von oben herab runter machen. Was soll er denn machen? Soll er sagen, oh, liebe Medien, bitte schreibt nicht so viel Unfug, weil das wäre blöd, hab mich lieb. Was soll er denn sagen? Wie soll es denn positiv rüberkommen? Und wo ist die gleiche Kritik bei hier unserem westlichen Nachbarn, Monsieur Macron, der wirklich auf sein Volk einprügeln lässt und so. Aber da höre ich nicht irgendwie ständig. Der ist ja einer von den Guten. Trump ist einer von den Schlechten. Was wird globale Agenda und linkslastige Mainstream-Medien ist alles Erfindung von den Populisten. Und Macron ist gut, weil Gründe, weil es macht doch alles keinen Sinn, deren Narrativ. Und die Reschke meinte nicht eher sowas wie den Behinderten, wo der Trump drauf umgehauen hat, angeblich? Ja, angeblich, aber wenn Trump sich über Leute lustig macht, der hat das auch bei anderen Journalisten gemacht, also genau dieselbe, also da, wo es heißt, dass er sich über einen Behinderten lustig gemacht hätte, dieselbe Art und Weise, Journalisten nachzuäffen, hat er mehrere Male auch bei anderen Leuten gemacht. Das ist eine Art von rhetorischen Trick, die er macht, dass die Medien überhaupt darüber Bericht erstattet haben, dass er speziell damit einen Behinderten angreifen wollte, ist bereits schon wieder Fake News von Medien, die halt einfach einen Skandal machen wollen aus Dingen, die nicht da sind, weil Medien halt. Weil ja, es ist du Reschke, aber auch, ne? Unpassend, dass er es überhaupt gemacht hat, aber dass er es auf irgendeinen Behinderten gemünzt hätte, ist einfach blödsinnig, was er gemacht hat. Er hat halt seine Stimme verstellt und hat halt ein bisschen so gesprochen und hat halt wie so ein Affe mit den Armen hin und her gewedelt. So. Und hat halt jemand nachgeäfft, um zu zeigen, ja, der benimmt sich wie ein Affe oder wie ein Idiot. Und dann war der Typ, den er kritisiert hat, zufällig behindert und der wusste das vorher gar nicht. Ja, was für ein Skandal. Ne? Aber ein Gutes hat es, jetzt macht er das wenigstens nicht mehr, weil ich finde, das ist kein schöner rhetorischer Trick, das kann man auch lassen. Schon permanent als Rassist oder als Nationalist oder was sagten Sie noch? Welche Beispiele hatten Sie noch? Bezeichnen würde, so war es nicht. Ich finde eher, er ist... Jetzt meint die Dame, dass Donald Trump nicht pausenlos als Rassist und Nationalist bezeichnet wird und gerade eben hat sie noch dazugefügt, Sexist, weil das machen sie auch andauernd. Weil also, niemand lügt. Definitiv. Niemand. Also das wird andauernd gemacht. War das der Moment mit den feisten Grinsen vorhin? Ja, ne? Ich sag ja, er ist jemand, der Leute verstört, weil man das nicht kennt, dass jemand, der aus einer Demokratie kommt und sozusagen das höchste Amt eines Staates hat, andere Leute fertig macht. Und natürlich sind Dinge wie zum Beispiel das Trennen der Kinder von ihren Eltern an der mexikanischen Mauer Dinge, die problematisch sind. Also zum Beispiel Le Cool. Und nicht besser. Sorry. Das war ein Gesetz von Clinton und das war auch Obama derjenige, der das an der Grenze gemacht hat. Sie argumentieren auch einseitig. Sie machen etwas Emotionales, die armen Kinder und so weiter. Die armen Kinder, es ist ja so, eine Übertretung der amerikanischen Grenze ist gesetzeswidrig. So, das heißt, derjenige, der erfasst wird, geht in den Knast erstmal, ja? Und wenn ein kleines Kind dabei ist, können Sie doch das Kind nicht in den Knast reinstecken. Also es ist eine humanitäre Maßnahme? Es ist im Prinzip eine humanitäre Maßnahme. Okay. So, ich würde die Diskussion gerne nochmal auf unsere Aufgabe, auf die Aufgabe der Medien einfach nochmal zurückholen. Ganz Punkt einzeln durch, das ist ja echt schlimm. Das ist ja, also ich muss wirklich sagen, dass wir hier in Deutschland, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über so etwas auf diese Art und Weise berichtet wird, dass das überhaupt ein Thema ist. Es ist unglaublich. Ja, eine Grenzregelung, wie verfahren wird bei Familien, wenn die in irgendwelche Untersuchungslager kommen, um deren Aufenthaltsstatus zu machen. Hallo? Ja, weil die nichts können, außer amerikanische Medien einschalten, lesen, was da für Narrative sind und es eins zu eins wiedergeben. Mehr können wir nicht. Und was ist, und ich meine. Es ist sowieso total dämlich. Es lohnt sich schon gar nicht mehr zu sagen, dass es natürlich auch Blödsinn ist, weil das eine Regelung ist, die der Obama eingeführt hat. kurz vor seiner Amtszeit hat er sie ausgesetzt, weil er gemerkt hat, okay, das hatte irgendwie nicht so die Konsequenzen, die ich mir erhofft hatte davon. Ja, und dann wurde sie wieder eingeführt, wo der Donald Trump diese ganzen Obama-Sondersachen vom Tisch weggewischt hat. Ja, und der wusste wahrscheinlich auch nicht, dass es direkt diese Konsequenzen hat. Und dass es jetzt auch wieder eine andere Regelung gibt, die jetzt schon implementiert ist, egal, alles egal, ne? Lohnt sich gar nicht. Die Aufgabe ist es, glaube ich, jetzt hier zu untersuchen, ist Herr Trump wirklich der Anwalt derjenigen, die ihn gewählt haben? Oder ist er vielmehr auf ganz anderen Ebenen unterwegs, mit seinen finanziellen Verflechtungen, mit seinen internationalen Verflechtungen? Ist er eigentlich ein Oligarch, ist er ein Kleptokrat oder ist er wirklich der Anwalt der kleinen Leute? Was hat er in dieser Zeit für die kleinen Leute getan? Ich glaube, das müssen wir jetzt überprüfen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Ich glaube es gar nicht. Das ist doch eine Bankrotterklärung, ist das doch. Auch jetzt, nachdem wir irgendwie uns seit Ende 2016 ständig nur lauthals echauffiert haben, sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, zu gucken, was da überhaupt dran ist an dem Scheiß, den wir reden. Ich bin da angesprochen worden. Er hat für die kleinen Leute ganze Menge gemacht. Er hat 1 Million Leute von den Foodstamps weggebracht. Er macht eine Justizreform, die den Afroamerikanern zugutekommt. Das heißt, Leute, die im Knast sitzen, kriegen eine Ausbildung, können sich dann behaupten im Leben. Das hat er durchgeführt. Er hat eine SIPCOT-Reform gemacht. SIPCOT-Reform, das ist eine Reform, wo praktisch, das sind 8.900 Städte und Gemeinden fokussiert worden, die heruntergekommen sind. Mit 100 Milliarden Dollar werden diese Bereiche saniert, renoviert. Das sind auch alles Bereiche, wo eben diese kleinen Leute, die politische Minoritäten leben drin. Tut mir leid, dass ich unterbrechen muss, aber die politische Bewertung. So ein Ärger, aber auch der hat ja wirklich was gemacht. Schlagzeile im Spiegel heute. Im April wurden 263.000 neue Jobs in den USA geschaffen. Nur mal so. Ist sicher, aber wahrscheinlich waren das nur so Vorstandsjobs und Aktienkram und so. Also haben die nicht die niedrigste Arbeitslosenquote seit 50 Jahren? So. Habe ich auch irgendwo gelesen. Ja, aber ich denke nicht, ich denke halt, die kleinen Leute sind davon ausgeschlossen. Weißt du? Ja. Wir machen nur Jobs ab mittleres Management aufwärts für Trumps Freunde und die kleinen Leute kriegen nichts. Wollen Sie noch? Was werden Sie noch wir mehr heute hören? Abend nicht schaffen können. Wir wollen über die Medien und uns selbst sprechen und deswegen schauen wir einmal weiter. Reporter ohne Grenzen haben kürzlich eine neue Rangliste veröffentlicht, wie viel Pressefreiheit es in den einzelnen Ländern unserer Welt gibt. Die USA sind demnach abgesackt auf Platz 48. Das ist hinter Taiwan, Botswana und Rumänien. Die Länder mit der größten Pressefreiheit, das sind die skandinavischen Länder und Deutschland. Deutschland hat sich in dem Ranking zwar um 2 Plätze verbessert, auf Platz 13, allerdings nur, weil andere Länder zurückgefallen sind, sich verschlechtert haben. In der Bewertung Moment ist die Lage für Moment Journalistin. Mal. Sehe ich das richtig? In Amerika ist in letzter Zeit weder eine Zeitung verboten worden, noch sind irgendwie Fernsehsender zugemacht worden, noch wurde mir davon berichtet, dass irgendwie Journalisten irgendwie umgekommen sind oder so. Wie kann denn dann die Pressefreiheit in Amerika schlechter als in Botswana sein? Ist es vielleicht auch schon wieder so ein gefärbtes Ding? Oder? Ja, diese Liste, die ist sehr kritikbelastet. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt noch rausgeholt wird. Wahrscheinlich einfach nur, weil die Leute, die vorhin kritisiert wurden, die über 60-Jährigen, die das Internet nicht benutzen, immer noch dran glauben, dass diese Liste irgendeine Aussagekraft hat. Und Journalisten und die freie Presse in Deutschland nämlich auch schlechter geworden. Anfeindungen gegen Journalisten in Deutschland, Lügenpresserufe und Gewalt. Eine große Vertrauenskrise? Das sind aber auch wirklich gewalttätige Übergriffe bis hin zu Verletzungen. Das heißt, das Klima hat sich da extrem verschärft. Auch wenn immerhin 44% der Deutschen... Ich will ja auch nicht, dass hier Journalisten angegriffen werden, aber wenn jemand eure Gefühle verletzt, dafür stehe ich mit meinem Namen, da stehe ich dahinter. Ihre Gefühle sollen ruhig verletzt werden, aber ich will nicht, dass sie angegriffen werden. In den Medien grundsätzlich vertrauen, herrscht laut einer aktuellen Studie eine starke Polarisierung. Eine Minderheit sei laut und arbeite gegen Medien. Es geht nämlich darum, das demokratische System zu zerschießen. Die wollen keine Demokratie, die wollen keine freie Meinungsäußerung von allen. Studien zeigen, ja. Der Winnie-Mitte-Studie. Er sagt doch nicht mal Studien. Er sagt doch nicht mal Studien zeigen. Er sagt einfach, das ist so. Ich habe mir das in meinem Kopf ausgedacht. Wenn mich einer kritisiert, will er die Demokratie zerstören in Wirklichkeit. Ist natürlich schön, so zu leben, weil dann ist man selber immer der Held im Film. Ne? Ja. Das wird hier auch ein bisschen selektiv zusammengeschnitten, weil er sagt hier, die Leute, die, ja, wer die? Die, wer will das? Wer will irgendwas zerstören? Die da oben. Nee, die da unten. Ja, wer weiß, vielleicht ist das antisemitisch gemeint. Müsste man überall hier mal... Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, aber wie gesagt, irgendwie sehr selektiv. Naja, ich kann mir das schon vorstellen, dass der da in Wirklichkeit eigentlich eine Weltreligion zerschmettern will, auch wenn er jetzt hier von Pressefreiheit redet. Überleg doch mal die, sie sind überall. Ach nee, er ist überall. So. Und an der Stelle sind wir natürlich die richtigen Gegner. Und manchmal Verursacher einer Krise? Der Fall Relotius. Die Fälschungen des preisgekrönten Spiegelreporters beschäftigen die Branche noch immer. Steht die Glaubwürdigkeit. Ja, genau. Genau, ich habe selten so eine schlechte Lüge gehört. Der Relotius war 3 Tage Thema und dann seid ihr wieder dazu übergegangen, irgendeinen Scheißdreck abzudrücken. Hauptsache die Tränendrüse wird gedrückt. Genau, echt. Der Relotius dient jetzt nur noch als Beispiel dafür, wie verantwortungsvoll die ganze Presselandschaft mit diesem Fall umgegangen ist. Was so sind wir alle nicht. Das kann eine Lachaktion, als ob da irgendwas passiert wäre. Also mir ist nicht bekannt, dass da jetzt wirklich irgendwas von Relevanz bei rausgekommen ist. Ich lass mich gerne anders belehren. Aber ne. Die gesellschaftliche Haltung ändert sich. Es wird anders eingefordert von uns, dass wir auch erklären, was wir tun und dass wir auch mal Fehler einräumen. Das gehört auch dazu. Das haben wir in der Vergangenheit nicht getan. In der Silvesternacht 2015 belästigen in Köln nordafrikanische Männer hunderte Frauen. Die Medien, hieß es danach, hätten aus Angst vor der Wahrheit zu lange geschwiegen. Aufklärung kam erst nach langer Zeit. Nein, nein, nein, es gab nicht die Behauptung, sondern ihr wolltet alle nicht abdrucken, dass ein Haufen Leute aus dem Mittleren Osten Frauen belästigen. Das wolltet ihr nicht abdrucken, weil es sich nicht so schön anhört. Das ist der Grund. Wären das ein paar Neonazis gewesen, dann hättet ihr innerhalb von 20 Minuten komplett die Artikel rausgehauen. Einer Stadtanzeiger, der war der Erste, der es rausgebracht hat und es hat teilweise Tage gedauert, bis irgendwer anders darüber berichtet hat. Es hat 3 bis 4 Tage gedauert, bis das in Mainstream-Medien offen angekommen ist. Ja, das kann keiner verneinen. Dass es so ein Skandal dann auch war, wirklich unglaublich. Nochmal, der Kölner Stadtanzeiger hat darüber berichtet und 2, 3 Tage... Ich glaube, es war der Express, glaube ich. Ich hatte das damals mal nachgeguckt, es war der Express und dann hat das PI News, hat es irgendwie da verlinkt gehabt. Und dann hat dieser eine Typ von Breitbart bei PI News gelesen und dann ein internationales Ding draus gemacht. Also Breitbart hat es quasi international bekannt gemacht, das Ding. Und danach konnten sie es nicht mehr. Aber hier der Typ von Journalistenverband, der überall, dem geht es doch irgendwie um was anderes. Dem geht es doch darum, dass die Leute sowas dann nicht verbreiten dürfen oder was. Oder dass sie da die Deutungshoheit haben oder so, habe ich den Eindruck gehabt. Er redet doch die Leute einfach nur schlecht und ja, viele wollen ja auch nur ihre Sicht der Dinge darstellen. Ne? Tja, 4 Jahre ist es jetzt schon her. Krass. Erstens, die Medien sind selbstkritisch drangegangen und haben auch über ihre Fehler berichtet. Zweitens, der Staat, die Politik haben Konsequenzen gezogen. Ja, schwachsinnige Sexualstrafrechtsreform wieder aus dem Mülleimer rausgefischt, damit sie sagen können, hier, wir haben was gemacht. Der Mensch, der dafür verantwortlich war, ist nicht mehr im Dienst. Und das ist auch gut so. Der Mensch, der dafür verantwortlich war, ist nicht mehr im Dienst. Nee, ich glaube, er meint diesen Polizeichef von Köln, weil ursprünglich in der Pressemitteilung stand da drin, es wäre ein ruhiger Abend gewesen. Achso, ja. Deutschen Parteien wollen ihre eigene Medienöffentlichkeit schaffen. Die Kanzlerin ist aber eigentlich auch ein lustiger Schnitt gewesen von der Verantwortliche ist nicht mehr im Amt auf Merkel. Ne? Also. Ja. Ja, das will ist Unterbewusstsein, weißt du, was da durchkommt. Ja, ja. Ungefiltert ans Publikum bringen. Und Annegret Kramp-Karrenbauer lobt ihre eigene PR-Maschinerie. CDU-Livestream ohne Journalisten. Zitat, wir waren Herr über die Bilder. Wir haben die Nachrichten selbst produziert. Ja, aber wenn euer Chef vom Dienst, vom Spiegel Online irgendwie ins zur SPD wechselt, dann ist es egal oder wie. Und wenn irgendwie eine Journalistin von ARD und ZDF jetzt die Pressesprecherin von der Familienministerin ist, ist auch egal. Und wenn irgendwie der ehemalige Regierungssprecher jetzt irgendwie ARD-Intendant ist, ist auch egal. Sei es egal. Aber die machen ihre Bilder selber, ja. Stimmt. Ja, und ich finde, das ist gar nicht mal eine schlechte Medienstrategie auch, wenn es möglich ist. Warum nicht? Aber natürlich untergräbt das dann den Journalisten so ein bisschen den Job. Aber wenn die den Job nicht ordentlich und objektiv ausüben, ja, ich meine, wenn man ein Politiker ist und sich wirklich überlegen muss, okay, wenn ich jetzt hier ein Event mache und ich lade Journalisten ein, berichten die dann das, was ich hier mache, oder machen die da einfach irgendeinen Blödsinn draus? Dann ist die Option, einfach die außen vor zu lassen und selber an die Öffentlichkeit zu gehen, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber gut, natürlich ist es dann sehr unreflektiert. Atay, Sie waren lange im Ausland, haben aus Ägypten, aus Russland, aus der Ukraine berichtet, sind im letzten ja, erst wieder zurückgekommen nach Deutschland. Waren Sie da überrascht von der Lügenpressedebatte hier bei uns in Deutschland? Nein, das ist ja etwas, was mir die ganzen Jahre eigentlich begegnet ist. In sozialen Medien, in Briefen, in Zuschriften, in E-Mails wurde ich ja immer wieder als Lügenpresse angeprangert. Der ganze Konflikt hat sich ja eigentlich, wenn man jetzt zurückblickt, wie sich Ukraine-Russland-Konflikt entwickelt hat, dann ist das ja sozusagen der Urknall. Der Urknall gewesen, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Ja, das war der für viele Personen offensichtliche Sündenfall des deutschen Journalismus. Da hat sie komplett recht, gebe ich ihr komplett recht. Also vor dem ganzen Thema Flüchtlinge, Migration noch, genau, damals die Zeit, in der Sie auch berichtet haben aus der Ukraine und aus Russland. Da wollen wir auch drüber sprechen, wie Sie das erlebt haben. Im Beitrag haben wir eben kurz noch von einer Studie gehört. Das war eine repräsentative Befragung der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität. Demnach sind die Vertrauenswerte für Printmedien oder auch die öffentlich-rechtlichen Sender eigentlich sehr gut, relativ gut, mit einer deutlichen Mehrheit. Über 60% der Menschen, die denen vertrauen, schaut man aber auf einzelne Themen, zum Beispiel Themen... Moment mal, Mutter angerufen, die einen Festnetzanschluss haben. Über 60% bedeutet halt auch fast die Hälfte nicht. Also das Glas ist halb voll oder halb leer, je nachdem, wie man es sehen will. Und da finde ich es ziemlich frech, von irgendwie einem stabilen Wert oder wie auch immer von einem positiven Wert zu sprechen. Ich denke da einmal an unseren guten alten Freund aus Dänemark, den Herrn Hagerup, der gesagt hat, ja, wir haben uns Fragen gestellt, wir haben Kritik an uns geübt, wir sind in uns gegangen, wir haben festgestellt, ja, wir berichten das, was wir berichten wollen. Und das haben wir abgestellt. Aber so weit kommt es halt im deutschen Journalistenkopf irgendwie nicht. Vom da sind Leute, die sind nicht zufrieden, was könnten wir... die Kinder müssen schuld sein. Der normale Journalist ist normalerweise auf so einer Ebene wie ein Versicherungsvertreter, oder? In so einer Liste. Sie haben ja eher Islam oder Kriminalität von Flüchtlingen, da ist auf einmal das Vertrauen sehr gering. Da glauben nur 20-25% der Menschen, was in diesen Artikeln oder in den Beiträgen zu sehen, zu lesen ist. Deswegen, wir haben eben schon gehört, gab ein Thema auch vor Flüchtlinge, Migration. Aber ist auch das Thema nochmal Auslöser oder ein weiterer Schub gewesen für das Misstrauen vieler Menschen? Ja, ich glaube, das war sogar einer der ganz wesentlichen Punkte, wie das, was hier auch angesprochen worden ist, die Silvesterkrawalle da in Köln auf der Domplatte. Über die ist nicht sofort und so umfassend berichtet worden, wie man das eigentlich normalerweise hätte erwarten können. Ich kann mich an diese Vorgänge sehr genau erinnern. Das war der erste Meilenstein in der Beweisführung für die Lügenpresse sozusagen. Es gibt ja noch einige, die dann kamen. Nee, wie gesagt, ich glaube, das fing spätestens mit der Ukraine an. Schon lange vor Köln. Ja, das war einer der Meilensteine auf jeden Fall auch da in Köln. Also es fing schon viel an. In der Ukraine waren sie einfach total schamlos. Total schamlos. Mir fällt kein anderes Wort. Zu der Zeit nebenbei auch nochmal Chefredakteur der Welt und der Welt am Sonntag in dieser Woche. Und ich kann mich sogar erinnern, dass es erhebliche Zweifel auch bei uns in der Redaktion gab, ob das denn wirklich so gravierend sei. Und natürlich haben immer viele Leute, jetzt nicht im Wesentlichen bei uns, aber insgesamt so die Meinung gehabt, ja, wenn man darüber zu viel berichtet, dann würde man ja sozusagen die Bevölkerung anstacheln gegen die Asylbewerber, gegen die Flüchtlinge, die kommen. Ich glaube, da ist viel Rücksicht genommen worden. Ja, und damit viel hat man Rücksicht auch eine ganze genommen Menge worden. Ja, da haben wir die Haller-Studie, wo man nachgewiesen hat, dass der überwiegende Anteil der Presse entweder positiv oder neutral Bericht erstattet hat und dass eine verschwindend geringe Minderheit negativ Bericht erstattet hat. Und ich mir einfach denke, wenn da einfach das Verhältnis etwas normaler wäre, hätte man nicht das Gefühl, dass gleichgeschaltete Haltungsjournalisten Politik hinterherlaufen, wenn Frau Merkel sagt, Grenzen auf. Und das Ding ist, ob jetzt auf oder zu oder was auch immer, das sei mal alles dahingestellt, aber eine Presse, die nicht in der Lage ist, auch negative Emotionen zu einem Thema abzubilden, negative Ansichten, ist halt irgendwo, kannst du in die Tonne drehen. Weil ja, und genauso war, wie wenn man sagt, wenn man immer negativ Bericht erstattet, dass es dann einen Einfluss haben könnte. Wenn man immer positiv Bericht erstattet, könnte das auch einen Einfluss haben. Ja. Weil, nee, nur in die eine Richtung ist es wahr, ne? Verspielt. Ich glaube, das ist in der Tat so. Zeit, in der auch die Bild damals vom Springer Verlag auch noch Refugees Welcome Aufkleber verteilt hat. Ja, in der Tat. Es gab da auch sehr unterschiedliche Positionen. Und ich muss sagen, ich bin ja nur lange genug in dem Geschäft und habe mich lange genug damit beschäftigt, auch mit diesen Themen, sodass ich da weniger rücksichtsvoll gewesen bin. Und ich war der Meinung, dass man über das, was ist, auch berichten sollte und nicht zu viel von dem Wunschdenken, was man hat, darüber, wie die Gesellschaft zu sein hat und wie sie sein sollte und wie Menschen denken sollten, nicht zu sehr in den Vordergrund stellt, sondern genau über das berichtet, was tatsächlich passiert. Denn in Wirklichkeit bricht sich das natürlich doch irgendwann die Bahn. Und dann haben die Leute das Gefühl, sie werden nicht richtig unterrichtet. Und ich glaube, aus dieser Zeit kann man... Hat er gerade Lügenpresse gesagt? Hat aber schön die Kurve gekriegt von dann merken die Leute, dann haben die Leute den Eindruck. Die Silvesternacht, in der vor allem Frauen angegriffen wurden, Übergriffe stattgefunden haben, hätte man da anders mehr, schneller darüber berichten sollen? Man hätte vielleicht schneller darüber berichten können, aber ich glaube, ein einzelnes Ereignis dafür verantwortlich zu machen, dass vielleicht auch das Vertrauen in Medien sinkt, das halte ich für ein bisschen zu kurz gegriffen. Hast du nicht zugehört, Tessa? Du hast gerade von mehreren Leuten mehrere Beispiele bekommen für Punkte in der Zeitlinie, wo das Vertrauen in Journalisten gesunken ist. Ja. Und bist du zu blöd, also Entschuldigung, aber bist du zu blöd, zu begreifen, worüber da gesprochen wird? Mir fallen spontan noch mehr Punkt, Sachen ein, die mit ihr, genau mit ihrem Thema zu tun haben. Ich sag nur hier Team Gina Lisa, wie viele Journalisten da dahinter waren. Oder dass diese Reform des Sexualstrafrechts, von der ich schon geredet hatte, irgendwie, wie viel war es, 80% Zustimmung oder so hat er laut so ein Ding, was die ARD mal irgendwie verteilt hat. Das liegt auch daran, weil in den Medien nur zu hören war, ja, wir müssen das jetzt machen, bla bla bla, Istanbul-Konvention noch nicht ratifiziert, überhaupt gar keine Argumente oder kein gar nichts, warum das jetzt irgendwie notwendig ist. Nein heißt nein. Einfach Talking Point rausgehauen und fertig so. Ne? Ich meine, das ist auch keine Berichterstattung, ist auch kein Angucken und Abwägen irgendwie. Das ist nur so, ja, da haben wir jetzt unseren Ansatzpunkt irgendwie gefunden und jetzt wird da der Hebel angesetzt und dann wird die Scheiße hochgehoben. Und Realitätsverweigerung ist unser Geschäft so. Ja. Ja. Viel zu Vertrauen in Medien anschaut, dann sehen wir natürlich einen Anstieg des Misstrauens in Medien. Und was Menschen da sagen, ist, dass sie sich zum einen nicht repräsentiert fühlen, also sie fühlen sich nicht angesprochen von Journalistinnen und Journalisten und sie beschreiben, sie nehmen ihren Alltag anders wahr, als sie ihn in den Medien wiederfinden. Und das ist eigentlich ein Plädoyer dafür, wenn wir über Pressefreiheit sprechen, für Medienvielfalt, für starke Lokalmedien, für starke Regionalmedien und für Diversität. Für die Weltraum offen. Für Diversität. Genau, was ist der Unterschied? Ja, sie sagt vor allen Dingen Diversität und ihren Alltag nicht wiedergefunden. Das, was sie damit meint, ist von wegen so, ja, hier ich und meine jungen Frauen, Tanten hier, wir finden unseren Alltag, dass man irgendwie rumsitzt und die ganze Zeit drüber flennt, dass man andere Leute mehr Geld verdienen oder so, den finden wir nicht wieder in den Medien. Und deswegen haben wir unser komisches Magazin gegründet. Aber gibt's das doch in den Medien. Ja, gibt's auch. Die darf doch jede Woche drüber streiten. Ja, gibt's auch überall. Vor allem das generell mit den Medien, es kommt ja gar nicht drauf an, in welchem Thema du informiert bist, aber ob du jetzt was über Evolutionärpsychologie oder über das Handwerk weiß oder über PCs oder über Programmieren. In der Regel, wenn du in irgendeinem Thema Fachinformationen hast und dann Journalismus zu dem Thema liest, dann sträuben sich dir die Haare auf und du denkst dir, die sind halt Menschen davon, das ist total die dumme Grütze, die da steht. Und ich bin vom Fach und ich kann dir sagen, das stimmt überhaupt nicht. Und dann tust du ein Abteil weiterblättern. Und bist dann bei Wirtschaft also bist dann im Wirtschaftsteil und den Teil glaubst du dann wiederum, obwohl du in einem Fachgebiet genau weißt, dass es nicht stimmt. Und wenn du halt, ich weiß nicht, wenn du regelmäßig Bücher liest oder versuchst, wissenschaftliche Literatur zu lesen, dann kommt dir halt, dann rollst du einfach nur mit den Augen, wenn ein Journalist sagt, ich weiß nicht, warum die uns nicht vertrauen. Ja, weil eure Quellen scheiße sind, ihr kaum was ordentlich verlinkt und ihr einen Haufen Blödsinn zu allen möglichen Themen regelmäßig schreibt. Aber ja. Was sich hier widerspiegelt, ist, dass vielleicht auch nicht immer Redaktionen so den Nerv treffen können, was ihre Leserinnen und Leser bewegt, dass sie Themen verpassen. Man kann natürlich nicht alles darstellen, aber wenn man eine Entfremdung stattfindet, dann kann es Hinweis darauf sein, dass man Themen verpasst und eben nicht mehr so nah am Leser ist. Ja, vollkommen am Thema vorbei, liebe Theresa, weil ich meine, wo es hier gerade darum geht, ist, dass man die Sachen absichtlich weglässt, weil man meint irgendwie, dass das die Stimmung dann kippt in der Art und Weise, wie man es nicht möchte und so. Und dass man die Welt so nicht haben will und es deswegen bleiben lässt. Und das ist eins zu eins, dass das passiert. Ich meine, da kann es ja wohl wirklich keinen Zweifel dran geben. Ja, sie hat das in der 8-Kolumnen-Magazin. Das ist ja sowieso, das sind ja eh keine richtigen Nachrichten oder so. Nee, ist es auch nicht. Wie gesagt, das ist auch nur politisch, alles nur politisch, auch nur Stimmungsmache. Und dann auf jeden Fall meinungsgeschwängert, sozusagen. Und wenn Leserinnen und Leser dann eben auch noch sagen, so, wir finden unseren Alltag da gar nicht wieder, dann muss man auch nochmal fragen, warum. Und wir haben zum Beispiel bei Regionalmedien gesehen, dass gerade viel in Hauptstadtbüros investiert wird. Das heißt, die Berichterstattung über Bundespolitik wird verstärkt. Und vielleicht könnte es ja eine bessere Idee sein, wieder in starke Lokalredaktionen zu investieren, um zu gucken, was passiert da eigentlich vor Ort. Weil da ist natürlich in den letzten Jahren... Schafft Jobs für mich und meine Freundin. Schafft Jobs für mich und meine Freundin. Das ist doch wieder der Kern. Wir sind doch hier schon wieder bei der kompletten Egomanie angekommen. Ja, aber meinst du, die hat echt Bock, irgendwo in Wuppertal sich... Ja, sie nicht, aber sie kennt ja schon ein paar Leute, die würden gerne für nichts irgendwie ihre Meinung in irgendwas reinschreiben. Naja, ich weiß nicht. Also so richtiger Lokaljournalismus ist, glaube ich, schon ordentlich Arbeit. Also wenn ich mir da angucke, ich gehe ja teilweise auch mal in eine Bezirksratssitzung, so, ne? Und dann hockst du da irgendwie bis Mitternacht und dann hast du da so einen armen Tropf irgendwie sitzen. Nee, ich will auch keinesfalls den echten Regional- oder Lokaljournalismus damit angreifen. Aber du weißt doch, was ihr vorschwebt. Ihr schwebt doch kein echter Lokaljournalismus vor. Ihr schweben halt so Erlebnisberichte wieder vor, so oh la la la. Ja, ich glaube, das ist alles so ein Zeug, was sie mal gehört und gelesen hat und wo sie jetzt irgendwie sich so denkt, so ja, das gebe ich jetzt mal wieder. Jetzt mal abgesehen von dieser fühlen sich nicht abgebildet Geschichte, die jetzt, glaube ich, mit dem Lokaljournalismus überhaupt nichts zu tun hat. Unheimlich viel abgebaut worden. Die Lokalberichterstattung wird dünner und dass da dann auch Vertrauen in Medien schwindet, das finde ich nachvollziehbar. Nee, aber das ist ja jetzt nicht die Ebene. Die vollkommen bekloppte Schlussfolgerung gewesen. Spielen noch eine gewaltige Rolle. Und insofern, das Internet hat ja auch nicht nur negative Aspekte, sondern auch sehr positive, die darin bestehen. Wenn die einen das eine verschlafen, dann findet man irgendein Video oder irgendeine Mitteilung im Internet und dann merken die Redakteure auch, dass sie das verpennt haben. Aber ich habe noch nie eine Äußerung gehört, dass das Misstrauen gegenüber den Medien in irgendeiner Weise korreliert wäre mit zu geringer lokaler Berichterstattung. Dieses Argument ist mir vollkommen neu, habe ich noch niemals gehört. Das mag alles stimmen, was ich sage. Das ist auch kein Argument. Das ist nur Gesülze. Das ist so ein Blubber von der Das ist sehr höflich ausgedrückt, um zu sagen, du redest halt dummes. Also, ich, da, ja. denken, dass es da Defizite gibt. Aber das begründet nicht dieses fundamentale Misstrauen in diesen entscheidenden Fragen, die Sie gerade angesprochen haben. Es geht ja nicht um ein prinzipielles Desinteresse an klassischen Medien, sondern es geht darum, dass in den großen Fragen, den großen politischen, den heißen Themen, die Leute das Gefühl haben, betrogen zu werden. Sie werden allerdings nicht betrogen durch eine Lügenpresse. Das ist einfach Unsinn. Das war immer Unsinn, dieser Vorwurf, und das bleibt es auch. Relotius ist ein Sonderfall, sondern ist der andere Vorwurf, der auch mal aufgekommen Hashtag ist, #Einzelfall. Da ist was dran. Also es wie meinen Sie das? Beschreiben Sie das, Lückenpresse? Nun, das heißt ganz einfach, man weiß, dass etwas passiert ist, man bringt es aber nicht als Nachricht aus, wie Herr Aust richtig gesagt hat, Rücksicht auf die Bürger, die das offenbar nicht verkraften können. Und das ist, glaube ich, das wirklich Gefährliche. Ja, oder man oder nur Betroffene gefragt werden oder sowas, ne? Die Rücksicht auf die Bürger, die das nicht verkraften können. Und das ist genau das Ding, wenn du halt denkst, dass der Bürger mündig ist, tust du einfach die Realität berichterstatten oder du tust dich halt anpassen, weil du sozusagen Stimmungsmanagement innerhalb der Demokratie betreiben tust. Und da kommt dann halt die Selbstzensur auf, warum wir halt auch einen Haller-Report haben, der das alles schönreden will, obwohl man da vieles kritisieren kann, wo man zum Beispiel auch sagen kann, Hilfsration für die syrischen Flüchtlinge 2014. Das UNHCR hatte kein Geld mehr, niemand hat Gelder geschickt und deswegen sind die Nahrungsmittelrationen auf 800 Kalorien pro Tag runtergekommen von 1600. 1600 sind auch schon relativ wenig, finde ich persönlich. Und damals hätte man als Regierung proaktiv Hilfe leisten können. Das haben alle verschlafen und später haben alle geklatscht. Jetzt kommen Flüchtlinge, jetzt helfen wir. Und sowas hätte man irgendwo in den Medien größer an die Glocke hängen können. Dann wäre ich schon wesentlich zufriedener gewesen mit der Berichterstattung. Aber ja, Stimmungsmanagement. Eine Frage der Verhandlungssache oder so gewesen. Nein. Auf jeden Fall ist der Herr Bolz hier eindeutig mein Spirit Animal in der Diskussion. Ich glaube auch nicht, dass er nicht mehr eingeladen wird oder so. Gefühl haben, sie haben ein Wissen, sie haben Informationen, die man den Menschen da draußen im Lande nicht zumuten kann, weil sie nicht in der Lage sind, erwachsen darauf zu reagieren. Also man traut ihnen nicht zu, eine eigene Meinung zu haben. Sehen Sie eine Lückenpresse? Also das finde ich schwierig. Ich muss jetzt mal alles zusammenfassen. Ich bin nicht so ganz sicher, ob wirklich Menschen deswegen die Glaubwürdigkeit nicht sehen, weil sie ihren Alltag nicht wiedergespiegelt sehen, sondern ich habe es gibt ja immer diesen Satz, gefühlte Wahrheit ist auch eine Wahrheit. Und gerade in diesem ganzen Thema Kriminalität und Flüchtlinge ist sehr viel gefühlte Wahrheit im Spiel. Und es sind sehr viele Menschen, die sagen... Ja, ich erinnere noch mal daran, das letzte Mal, als wir die Dame bei uns hatten, hat sie sich darüber beschwert, über den Typen beim Bäcker, ne? Der irgendwelche Briefe schreibt oder so. Was ist denn der Lindner oder was? Nee. Nee. Sie kennt jemanden, der sie irgendwie nicht mag und sie weiß, dass der den ganzen Tag bei irgendeinem Bäcker sitzt. Oh mein Gott. Das hat er sie beim letzten Mal erzählt. Ja, so viel zum Thema gefühlte Wahrheit. Sagen, da ist jenes passiert oder Folgendes und die Presse hat nicht darüber berichtet, sondern ist gar nichts passiert. Also da ist so viel Waberndes, Unklares, dass es für die Medien, für Journalisten auch etwas schwierig ist, darauf einzugehen. Also ich habe das Gefühl, it's your fucking job. You only had one job. Ja, ich meine, es gab schon Diskrepanzen, ne? So von wegen, das sind jetzt unsere Wunschkinder oder so, die wir haben möchten. Stand dann doch dagegen die Aussagen von einigen, dass sie die unbedingt loswerden wollten oder so. Also diese Diskrepanzen muss man oder diese Unterschiede muss man dann darstellen. Ja, oder auch mal wieder zum Beispiel mit dieser Gewaltstudie vom Familienministerium. Genau, habe ich auch von wo sie das Schubsen da wieder drin hatten und so und auch geschrieben haben, dass sie die Leute, wenn sie die fragen, ob sie Gewaltopfer sind, nein sagen und deswegen, dass sie die dann fragen, wurden sie schon mal geschubst und dann den Haken machen bei Gewaltopfer. So herum. Und da, das macht schon Stimmung in der Gesellschaft, ne? Warum ja, und so? Da gehen sie halt auch nicht hin und sagen so. Da gehen sie halt auch nicht hin und sagen so, ja, das ist ja jetzt hier eine waberne Sache, so, da können wir überhaupt nichts mit anfangen. Nee, dann nehmen sie das Ding und sagen, jede dritte Frau ist hier Opfer. Und jetzt müssen wir hier handeln. Ich muss sagen, ich arbeite auch geistig immer noch, was sie vorhin gesagt hat, so dass sie hat sich den Fuß wirklich in den Mund gestopft und hat es auch direkt gemerkt, dann ist sie auf diese ganze Kriminalitätsproblematik eingegangen. Die hat ja im Endeffekt gesagt, Leute sehen etwas in den Nachrichten, was nicht mit ihrer Lebensrealität übereinstimmt und das müssen wir irgendwie überkommen. Also ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat. Also wie gesagt, ich verarbeite es gerade noch so mental so ein bisschen. Die Brücke hat das ja gesagt, ne? Ja, das war die Brücke. Egal. Ja, ich meinte das, was sie gerade so gesagt hat. Das finde ich erstmal problematisch. Mit der Lückenpresse, das finde ich auch schwierig, weil das würde ja, das klingt so ein bisschen für mich, wie als würden in den Redaktionsstuben so Art, Journalisten sitzen, die dem Volk was zumuten wollen oder nichts zumuten wollen. Und wir dann. Ja, das ist so. Das ist definitiv so. Das haben wir schon auch selber gesagt. Also wenn ich an diese Statistik denke, das ist auch eine Zumutung. Also warum? Das ist ja keine Nicht-Zumutung, das ist ja keine Vorsichtsmaßnahme, ja, der Statistik so mies zu fälschen oder das so. Das wollen sie dir ja zumuten, ja. Aber ja, wollen sie dir nicht zumuten. Meine Rücksichtnahme kann nicht der Punkt sein im Endeffekt. Also, ja, doch ist ja, bei den anderen Sachen halt, bei den Flüchtlingssachen, das wollen sie dir nicht zumuten. Ja, ja, okay. Unterdrücken, das habe ich so auch noch nicht wahrgenommen. Also kann es jetzt natürlich nur aus meinem Redaktionsalltag, das kann ich nicht behaupten. In der Tat kann man sich zum Beispiel fragen, warum hat man nicht in Köln, wo es ja anscheinend auf der Domplatte immer wieder zu diesen Antanzversuchen oder Handtaschenraub oder sonst irgendwas kam, nicht vorher darüber berichtet, dass es anscheinend ein Kriminalitätsproblem mit, in diesem Fall waren es, glaube ich, vor allem Nordafrikaner gab, die da irgendwie ihr Unwesen treiben. Da habe ich mich oft schon gefragt, hätten wir darüber berichtet? So, jetzt hätte ich als bundesweites Magazin, wahrscheinlich nicht über Kriminalität auf der Kölner Domplatte, weil das wäre mir jetzt zu regional gewesen, aber wenn man... Ja, ja, red nur weiter, Anja, red dir schon Kopf und Kragen. Wann hat das angefangen? Wann hat das angefangen, dass in allen Zügen in Deutschland diese Durchsagen kamen? Bitte passen Sie auf, Taschendiebe im Zug unterwegs, etc. pp. Dieser ganze Blödsinn, das hat nicht zufällig angefangen, Anja. Ja, aber auf jeden Fall regional. Ne? Ich meine, dieses Ding, das wurde ja auch schon diskutiert ohne Ende, dieses mit dem Regional. Also wo dann irgendwelche Sachen, wo es in Deutschland von ARD-Tagesschau-Chef irgendwie heißt, so ja, nee, das ist ja regional. Und dann schreibt die New York Times darüber. Ne? Also. Ja, genau. Gemerkt hatte, okay, das kommt sehr häufig vor. Ja, hätte man wahrscheinlich darüber berichtet. Dass jetzt zum Beispiel diese Kölner Silvesternacht so versemmelt wurde, war, glaube ich, auch, weil Journalisten in diesem Moment, man darf ja auch nicht vergessen, auch die kamen schlafen nach einem Silvesterurlaub und es war ja vollkommen unklare Nachrichtenlage. Also man hatte ja auch selbst vollkommen unklar. Wir wissen nicht, wie man unseren Job macht. Das war ja vollkommen merkwürdig, dass sich mal jemand, der nicht aus Deutschland kommt, hier kein hierher geborener, dass der sich mal daneben benimmt. Das gibt es ja gar nicht. Deswegen, sicher, also genau weiß man ja trotzdem nicht, was da passiert ist. Man hat ein paar die ganze Lage und dann muss man ja überhaupt mal nachdenken und, also ich und kann die mich eigenen auf jeden Fall an eine Sache überwinden. Erinnern. Ja, die nämlich da war. Und zwar, dann sind irgendwann ganz viele Handyvideos aufgetaucht und die waren alle nur für 10, 15 Minuten online, dann wurden sie wieder gelöscht. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Aussage von diesem Türsteher, der die Leute da in das Hotel reingerettet hat und solche Sachen, ne? Also ja, es sind ja mehrere Sachen, aber ich meine jetzt wirklich Videos von der Action, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Mhm. Ja, teilweise auch von arabischen Leuten aufgenommen, die halt auch versucht haben, andere Leute davon abzuhalten, Sachen zu machen und so weiter und so fort. Nur wie gesagt, konnte ich mir auch alle nur einmal angucken, weil nach 5 Minuten waren sie weg. Ja. Wie sie gerade gefahren ist, Handtaschenraub, antanzen. Ja, dachte ich auch. Ich meine, da müsste eigentlich die Bücker aufstehen und ihr rechts und links eine runterhauen und sagen, ja, so geht's aber nicht, das Leid der Frauen irgendwie nur unter Handtaschenraub oder so abzuringen. Komisch. Auch die offiziellen Pressekonferenzen ja geprägt waren von Desinformationen. So, und ich weiß noch, wie wir da alle saßen und versucht haben, uns, wenn man nicht in Köln vor Ort war, sich ein Bild zu machen. Na, nicht warum. Also einfach überhaupt nur mal ein Bild zu machen und zu sagen, hey, was ist denn da passiert? Man muss ja Dinge auch erstmal begreifen, bevor man schon rausgeht. Ich habe mich war sehr erstaunt, wie so mancher Journalist bereits Dienstagmorgens eine komplette Analyse machen konnte, dass es an den muslimischen falsch erzogenen Männern liegen kann, wo ich dachte, ah ja, das ist ja toll, ich weiß das alles noch. Ja, nicht. Den falsch erzogenen. Meine Güte, du hast aus einem Land, wo konservativer Islam herrscht, hast du Leute, die ein gestörtes Geschlechterverhältnis haben, die nach Deutschland kommen. Die bringen das hier mit, das kann man so sagen, das ist nicht böse, das darf man sagen. Und wenn es ein Journalist weiß, dann hat er keinen Kontakt zur Realität. Meine Güte. Außerdem geht es da wahrscheinlich eher darum, dass du mit den Ungläubigen machen kannst, was du willst. Also ich meine, das mit den ganzen Diebstählen, das ist auch so ein Aspekt, der an der ganzen Sache ja auch in den Hintergrund gerückt ist, wegen dem sexuellen Missbrauchkram. Aber die haben ja die Leute beklaut, da im großen Stil. Und die haben auch nicht nur, wie sie eben gerade sagt, Handtaschen geklaut, die haben auch von Männern Sachen da geklaut. Und einen Typen haben sie vom Fahrrad geschubst und so. Also Körperverletzungen waren da auch. Und das sind auch so Sachen, wo sie auch überhaupt nicht drüber reden. Wegen diesem ganzen Krempel. Aber es ist dann auch wieder nicht nur... Ja, das kann man ja auch nicht mehr instrumentalisieren. Ich meine, willst du dann jetzt ein neues Gesetz machen, dass du Leuten nicht mehr vom Fahrrad schlagen kannst oder irgendwie behaupten, dass es eine Schutzlücke wäre, irgendwie Leute zu beklauen oder so? Das wäre genauso bescheuert wie mit dem Kram, den sie mit dem Sexualstrafrecht gemacht haben, aber da haben sie ja eine Agenda, das können sie ja machen. VTV hat das ja auf jeden Fall auch sehr anders dargestellt, als wir verstehen gerade. So, ich würde nie sagen, dass Journalisten absichtlich Sachen zurückhalten, um die Bevölkerung, also wie war das, wie der Messiersatz? Ja, also Schauspielern talkst du nicht viel, Frau Reschke, geht nicht. Bleib mal Journalistin. Oh, das ist so ein absurdes Konzept, sie kann es nicht mal in Worte fassen. Ja. Also. Das stimmt, jetzt haben wir den Entscheid vom Innenminister, da irgend so ein Länderspiel abzusagen oder so. Was ich in Hannover? Ja, war in Hannover. Und der hat das auch begründet irgendwie mit, würde der Bevölkerung nicht zumuten oder so. Ja. Weitere, alle weiteren Informationen könnten die Bevölkerung verunsichern. Ja. In der Richtung. Ja. Meines Wissens würde sich verunsichern. Ich glaube, es hat eher was damit zu tun, dass Journalisten sehr häufig, und ich finde zu häufig, ein eigenes Sendungsbewusstsein haben. Und das ein Stück in den Vordergrund stellen. Und ich kann mich erinnern an genau diese Tage. Und das ist, da ist die Domplatte ein Beispiel. Es gibt verschiedene andere Beispiele dafür. Dass Leute das nicht wahrhaben wollten. Denn sie dürfen nicht vergessen, das war die Zeit, in der eben tatsächlich noch diese Welcome Refugees Euphorie war. Und da passte das irgendwie nicht ins Bild. Ja, und ich kann mich entsinnen, darf ich das mal eben zu Ende sagen? Es passte Folgendes nicht ins Bild. Und ich bringe das mal auf ein Zitat. Wir haben da heftige Diskussionen drüber geführt. Und da wurde gesagt, ja, das waren ja gar keine Flüchtlinge im eigentlichen Sinne. Das heißt, es passte sozusagen nicht ins Konzept. Und ich glaube, das spielt eine gewaltige Rolle. Ich sage Ihnen ein anderes Zitat. Als an dem Abend, an dem hier Anis Amri mit dem Bus in die Menschenmenge reingefahren ist, da haben wir sind wir sofort in die Redaktion. Und ich will jetzt auch nicht sagen, von wem. Aber dann hat einer gesagt, als es noch nicht klar war, wer das gewesen ist. Da hat er gesagt, hoffentlich war es ein besoffener Pole. Weil er gedacht hat, um Gottes Willen, was für eine Diskussion werden wir hier haben, wenn sich herausstellt, dass das ein Asylbewerber ist. Das heißt, dieser Begriff... Hat er an die Diskussion gedacht oder hat er an gesellschaftlichen Streit? Ja, warum? Und das ist ein wunderbarer Punkt. Anis Amri, wir haben pro Tag laut Europol 2 Verhaftungen von Menschen, die einen terroristischen Anschlag planen. Und wir haben eine Diskussion um Amri. Wir haben aber keine Diskussion um statistische Daten von Europol. 2-mal pro Tag wird ein Anschlag verhindert. Könnten wir darüber mal sprechen, über die Realität und nicht über einmal einen Amri in Berlin, sondern 2-mal pro Tag. Das hätte ich gerne. Und so weit sind wir ja noch gar nicht. Das sozusagen ist ja der Begriff vom Pole ist ja schon das politisch Inkorrekte, was man sich jetzt traut, im Overton-Window in Phoenix zu sagen. Aber 2 Anschläge pro Tag, also versuchte, geplante. Abel, du musst das verstehen. Wenn du das offen diskutieren würdest, das würde die Bevölkerung beunruhigen. Ja, guter Punkt. Die Idee da war, hoffentlich ist es kein Flüchtling gewesen, weil wir dann eine solche Diskussion plötzlich haben. Und dieser Gedanke, der dahinter gestanden hat, die Hoffnung zu haben, ist aber nochmal was anderes, ob man dann objektiv berichtet oder nicht. Ich will ja bloß sagen, ich will das ja. Moment mal, die Frau hier, Dingensbummens, Atalay, hat gerade gesagt, dass sie das versteht, diese Angst. Die Angst vor der gesellschaftlichen Diskussion, die dieser Nachricht folgen würde. Und das ist genau das Problem, warum ich Leute wie Golini Atan lieber nicht in einem journalistischen Job sitzen hätte, weil die haben da nichts zu suchen. Weil ihr sollt verdammt nochmal berichten, was passiert und nicht irgendwie eure Wunschwelt vor uns ausbreiten. Das ist nicht euer Job. Und wenn ihr das so machen wollt, dann schreibt Bücher oder so. Oder werdet reine Kolumnisten wie Don Alfonso. Grüße gehen raus nach Bayern. Nee, Italien, was hilft das denn auch? Dadurch beseitigt man ja auch keine Fehlstände oder wie man sagt. Ne? Ja, es ist. Also, wir haben hier auf der einen Seite die Frau Reschke, die sagt: Lückenpresse. Und die Frau Atalay, die sagt: ja, das kann ich verstehen. Wir müssen da vorsichtig mit umgehen und da im Zweifelsfall eine Lücke lassen. So würde ich das zu Ende interpretieren, was sie gesagt hat. Ja. Also entscheidet euch. Was wollt ihr sein? Presse oder halt Meinung? Sie wollte ja auch noch rausfinden, was der Tom so macht. Ne? Da ist vielleicht bei ihr nicht so, sowieso nicht so der. Nur noch mal kurz die aktuellen Zahlen von TESAT, das ist der Terrorismusreport von Europol. In 2017 waren es 1219 Verdächtige im Einzugsgebiet von Europol, also was so der Euroraum ist. Also 1219 Leute, in Deutschland waren es 60. Also in Frankreich waren es fast 500. Also Schnitt zu zweit geplant und zwei am Tag. Also es sind weniger Attacken selber, weil die oftmals im Team agieren, aber halt 1219 Leute 2017, 1000 2016, 1077 2015, 774 2014. Dafür, was in den Köpfen vor sich geht, die sagen, hoffentlich ist es nicht so. Wir sind aber auch in Zeiten, in denen natürlich jegliche, also alles, was passiert, natürlich sofort instrumentalisiert wird. Also selbst ein Brand in Notre Dame wird natürlich sofort dafür benutzt, um gegen Muslime zu. Also das heißt, dass man so einen Gedanken in den Kopf schießt. So wichtig es ist, auf die. Ja, wieso ist das jetzt, wenn man daran denkt? Jetzt schluckt aber trotzdem, weil das ist so im Prinzip, meinst du das doch? Sehr schön, wie sie direkt hier Notre Dame instrumentalisiert, indem sie sich darüber beschwert, dass Notre Dame instrumentalisiert wird. Zurückzuschauen. Und ich denke, das sollten wir immer wieder tun und immer wieder nochmal uns analysieren. So sehr müssen wir uns auch der Tatsache bewusst werden, dass wir die Jahre danach überkorrigiert haben. Und zwar in der Hoffnung, dass wir dann endlich von denen, die uns als links bezeichnen, endlich quasi verstanden werden, dass uns wieder vertrauen. Im Leben nicht. Also, will sie mir gerade erzählen, dass die deutschen Journalisten einen bewussten Rechtsruck gemacht haben, um dem Leser besser zu gefallen? Ja, klar, natürlich. Ernsthaft, wo hat der stattgefunden? Rede die jetzt davon, dass wir ganz brauchen? Die haben überkorrigiert halt. Die haben noch mehr korrigiert, als sie überhaupt korrigieren mussten. Halt überkorrigiert. Ist jetzt auch hin und wieder Kritik gegenüber der EU als Institution erlaubt oder ist es immer noch verboten? Keine Ahnung. Aber ich finde auch gut, wie die jetzt wirklich umgeswitcht sind von, ach was, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das habe ich noch nie gehört. So, ja, das kann ich mir vorstellen. Und so, ja, genau, das ist so und so. Ja, Mann. Hey, Notre Dame wird uns. Wir sind, glaube ich, jetzt, wir sind in den letzten Jahren von 0,5 Hugenberg auf 0,57 Hugenberg gestiegen. Ja, so schlimm hat sich die Presselandschaft nach rechts entwickelt. Was ist passiert? Was haben die Medien gemacht? Und das führt dazu, dass dann ein sogenannter Mikrofonständer-Journalismus sozusagen sich beanbricht. Also dass man dann nur noch sagt, okay, der sagt das und die sagt das und damit haben wir sozusagen die Wahrheit abgebildet. Also es ist eine Übervorsicht jetzt entstanden und wir nehmen jetzt auch nicht mehr richtig wahr, dass es ja auch rechte Kommunikationsstrategen gibt, die natürlich da mit uns versuchen, ihre Schlagzeilen. Wir nehmen das nicht mehr wahr. Bei 43 gefühlten Artikeln pro Woche über Steve Bannon, Jordan Peterson, Milo Yiannopoulos oder sonst wen, nehmen wir das nicht mehr wahr? Wo leben die denn? Das ist doch wir sind mehr abgestumpft. Als Clownwelt. Wir sind total abgestumpft. Ja, und Trump nicht zu vergessen, ne? Ja, genau. Ich meine, das gehört ja heute zum Werkzeugkasten von jedem guten Journalisten. Ich berichte über ein Haustier, was entflohen ist. Wie schlage ich eine Brücke zu Trump? Wie ist Trump daran schuld? Ja, Bewertung, oder Einordnung oder... Nein, wir müssen uns einfach gewahr werden, dass es verschiedene Lager gibt, die mit uns spielen. Genau, was passiert ist in den letzten 3-4 Jahren. Die Medien haben sich ja an vielen Stellen verändert, auch wie wir mit den Fehlern umgehen, von Fakten... Wir müssen einfach aufhören, Lager zu sein. Aber Moment mal, warum haben wir das nicht mitgekriegt? Warum kriegen das offensichtlich nur Medienleute mit, dass sich die Medien geändert haben? Sind wir jetzt schon zu zynisch geworden? Nein, drauf. Sich geändert. Kleiner und schlechter sind sie geworden. Ja, deswegen. Pendel darf jetzt nicht in die andere Richtung ausschlagen, das will ich damit sagen. Was wäre die andere Richtung? Die andere Richtung wäre, dass wir einfach zu viele Talkshows haben, die die Realität abbilden. Ja, er hat auch gerade gesagt, die verschiedene Meinung zulassen. Der hat ihren Satz zu Ende gebracht, fand ich sehr gut. Nein, nicht verschiedene Meinungen. Es ist ja unsere Aufgabe, dass wir diese Meinungen wahrnehmen. Wir sprechen. Wie geil. Norbert. Mit diesen Menschen, die solche Meinungen haben, ins Gespräch kommen. Nur, wo hört das auf? Also kommen wir auch mit denen ins Gespräch, die das Grundgesetz oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder eigentlich unsere Arbeitsgrundlage... Nein! Seit wann sitzt Pierre Vogel in so einer Talkshow oder vielleicht irgendein richtiger Neonazi? Ist doch Blödsinn. Da sitzen Leute, die großenteils irgendwie demokratischen Organisationen angehören, meistens Parteien. Und auch wenn Aras Bacho das auch die Woche wieder gefordert hat, die AfD zu verbieten, weil seine Gefühle von der AfD verletzt werden, auch dann muss ich auch den Leuten hier nochmal Nachhilfe geben. In unserem Land haben wir hohe Hürden für das Verbot von Parteien, weil wir da schon mal ganz schlechte Erfahrungen mit niedrigen Hürden gemacht haben. Da hat nämlich einfach jemand alle anderen Parteien außer seiner verboten. Verdammt nochmal, echt. Also ehrlich. Die Pressefreiheit abschaffen wollen. Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, das ist genau der Spagat, in dem wir uns bewegen. Also es wurde direkt... Wer will die Pressefreiheit? Wo, bei welcher Partei steht im Parteiprogramm, wenn wir an der Macht sind, schränken wir die Pressefreiheit ein? Wo? Bist du wochenlang in den Zeitungen Unmengen von Kriminalitätsfällen von Menschen, die nicht deutsch waren oder die als nicht deutsch bezeichnet wurden in der Zeit. Also wirklich, es schwang wirklich so auf die andere Seite, aber wo man dachte, huch, was ist denn jetzt los? Versuch objektiver Berichterstattung. Das ist ja auch nicht objektiv, ist das denn objektiv? Das ist nicht, also das ist, wenn man die Wirklichkeit abbildet, ist es nicht objektiv, Anja. Ich meine, wie ist das mit den Mädchen in Kandel und in Freiburg und den Leuten, die in Bayern Das hat die Dame doch gerade gesagt, das ist einfach nur Überkorrektheit. Und wie frech Tessa dazu grinst. Ey. Mhm. Die denkt sich die ganze Zeit, ich halte schön meinen Maul, die redet sich um Kopf und Kragen. Ah Gott, ey, das ist ja so erbärmlich. Tief ist die Frage. Der Versuch, sage ich, der Versuch zu berichten, was ist, heißt das nicht so schön bei Ihrer früheren Zeit, sagen, was ist, war das nicht die Form? Das wirklich Interessante ist, dass dieser Satz von Rudolf Augstein, sagen, was ist in einem Zusammenhang, der etwas damit zu tun hat, dass er sagte, Journalisten sollten sich nicht so wichtig nehmen. Das ist die Idee. Nicht? Er hat gesagt, und da, aus diesem Zusammenhang stammt ja auch das Wort mit dem Sturmgeschütz der Demokratie. Das hat er ironisch gemeint. Er hat gesagt, dass manche von uns dachten, wir sind das selbsternannte Sturmgeschütze der Demokratie. Und da waren wir weniger einflussreich als zu dem Zeitpunkt, wie jetzt, damals, als nämlich nach der Spiegel-Affäre, wo man uns gleichzeitig zum Trocknen auf dem Boden aufgehängt hat. Da sind wir einflussreich gewesen. Und er hat gesagt, die Aufgabe des Journalisten besteht nicht darin, Regierung oder Koalition zu promoten oder zu promovieren, hat er gesagt in diesem Satz, sondern der Einfluss des Journalismus besteht darin, dass man sagt, was ist. That's it. Mehr auch nicht. Aber das ist schon mal sehr viel. Ich würde gerne darauf reagieren, dass Sie Objektivität bei der Berichterstattung über sexualisierte Gewalt ins Spiel gebracht haben. Weil wenn wir Objektivität hätten oder angemessen über sexualisierte Gewalt Bericht erstatten würden, dann hätten wir jeden Tag die Zeitung voll und hätten da Einblick in die Täterstrukturen. Das Einzige, was du voll hättest, ist deine Hose, aber nicht die Zeitung. Die Täterstrukturen. Wobei, das hat das mit Köln zu tun, dass auch deutsche Täter irgendwo rumschwirren im Rest des Landes. Das hat doch mit dem Vorfall in Köln nichts zu tun. Also genau, vor drei, das hat mit Köln gar nichts zu tun. Vor drei Wochen war meine Frau mit meiner Tochter auf dem Heimweg vom vom chinesischen Kulturkurs und ist nach Hause, also war auf dem Weg nach Hause und war an der Bushaltestelle und da wurde sie von einem südländisch aussehenden Mann angesprochen, ob sie denn mitkommen will, sich ficken lassen will. So, da war sie ja mit dem Bus unterwegs. Ist das dann eine Schlagzeile wert und ist dann die Theresa Bücker eine von denen, die das abdrucken wollen würde? Also ich finde das interessant. Nur wenn die Frau Bücker einen überkorrekten Tag hat. Dann leidet unter ihrem Nachnamen. Ansonsten muss sie die Täterstrukturen offenlegen, die sie und ihre Leute da über alle Maßen verschieben und verklären, damit sie irgendwelchen politischen Erfolg daraus ableiten können. Rape Apologists sind das alles. Und es gibt eine rechte Diskursstrategie, die nennt sich Gendernationalismus. Das heißt, dass von Rechten in den Vordergrund gestellt wird. Da wird aufgemacht, wir sind ein modernes Land, wir sind für Frauenrechte und nur die Migranten oder die Muslime stellen Frauenrechte in Frage. Das heißt, rechte Diskurse springen. Nee, das ist auch eine Sache, die ihr euch überlegt habt, was irgendwie gut klingt für euch. Weil wenn ihr euch irgendwas anguckt, irgendwelche Nazi-Propagandafilme, Jud Süß, weiß was ich nicht, was für ein Kram, da ist überall dieses Ding drin, dass unsere Frauen irgendwie in Gefahr sind und irgendwie gerettet werden müssen von den bösen Polen, von den bösen Juden und so ein Kram. Das ist überhaupt nichts Neues. Das ist so alt wie die Menschheit, dass man sagt, wir müssen unsere Frauen schützen. Das ist so alt wie die Menschheit. Das ist überhaupt nichts Neues und das ist auch keine irgendwie Strategie oder so. Ich sag nur hier 140 Dezibel und lauter so ein Kram. Das wird es immer geben und es ist genau das, was ihr auch macht. Also, da seid ihr ja mit den Rechten auf einer Linie. Nur das eine ist halt, deren politische Ausrichtung gefällt euch nicht und eure politische Ausrichtung gefällt euch, für die ist das gut. Und dann wird das halt so gemacht und es ist vollkommen egal, was man da irgendwie erzählen muss. Das macht man dann einfach und fertig. Auf Fälle auf, wenn vielleicht Migranten die Täter waren und machen die groß und vereinnahmen feministische Haltungen an diesem Punkt. Während sie dann aber zum Beispiel gegen die Istanbul-Konvention stimmen, die Frauen besser gegen sexualisierte Gewalt schützen soll doch mal, oder Geschlechterforschung. Wie denn besser vor Gewalt schützen? Ja, bezahlen von irgendwelchen NGOs. Ja, super. Und was noch? Ja, keine Ahnung, irgendwas mit Genitalverstümmelung. Stellen. Und da hat man eine tatsächliche Verzerrung. Wenn wir über Genderforschung in Frage stellen, ja, die Genderforschung, die schützt euch vor Gewalt. Also wer Genderforschung nicht in Frage stellt, der hat wahrscheinlich eine geistige Krankheit irgendwie so. Naja, so will ich es jetzt nicht ausdrucken, aber entweder kein Plan von dem Thema oder zu viel Plan von dem Thema. Mehr Plan, als man haben kann. Über sexualisierte Gewalt sprechen, objektiv, dann ist das ein sehr weites Feld mit sehr, sehr vielen deutschen Tätern und einer wachsenden Zahl von auch migrantischen Tätern, aber die überwiegende Zahl der Täter ist aktuell deutsch. Und wir dürfen nicht so tun, als wäre sexualisierte Gewalt in Deutschland ein migrantisches Problem. Dass die überwiegende Zahl der Täter deutsch ist. Die BKA-Studie sagt über verhältnismäßige Taten aus Bevölkerungsgruppen was ganz anderes. Aber ja, mach nur weiter. Es sind ja nur Frauen. Ja, es ist genau diese narrative Wahrheit, die man eben nicht mehr leiden kann. Die genau gemeint ist. Genau diese einseitige Wahrheit, die da eben gemeint ist, wenn man sagt, das ist das weggelassen, das ist eine Lückenpresse. Würde ich sagen. Puh. Das ist nicht. Ich würde ganz gerne hier an die Runde eine Frage stellen. Und zwar, wie ist das mit der Verantwortung der Journalisten politische Verantwortung der Journalisten. Und da habe ich ein konkretes Fall, und zwar des höchsten Würdenträger in Deutschland, des ehemaligen Bundespräsidenten in Deutschland. Wir wissen, worum wir mehr reden. Dieser Bundespräsident hat einen Streit mit einem Journalisten gehabt. Und daraus ist eine Welle entstanden, wo sämtliche Medien, Presse auf diesen Bundespräsidenten, den höchsten Träger des Amtes hier in Deutschland, angeprügelt hat. Man hat den Mann aus dem Amt gejagt, seine Ehe ist kaputt gegangen und man hat ihn fertig gemacht. So. Und Ihre Frage? Ich denke an Wolf, natürlich. Ja. Und juristisch ist es geklärt worden. Und da ist natürlich eine Parallele jetzt zum Donald Trump mit Müller, auch Investigation, wo man juristisch geklärt hat, der Mann hat nichts gemacht. Den hat man aus dem Amt gejagt, man hat ihn fertig gemacht. Das haben Journalisten gemacht, Presse. Er hat zwei Bobbycars abgestorben. Was ist passiert? Gar nicht. Wo ist die Verantwortung der Journalisten für solche Sachen? Und das Gleiche ist jetzt mit Müller-Report, wo es rausgekommen ist, 3x000. Gar nichts passiert, war gar nichts da. Na gut, wo ist die richtige Berichte? Es gibt unterschiedliche Einschätzungen dazu. Aber natürlich ist es so, dass jemand, der in einer sehr hohen Position ist, muss damit leben, dass das, was sozusagen als Verdachtsmoment gegen ihn auftritt, dass das sehr sorgfältig untersucht wird, sehr groß untersucht wird und sehr aufwendig untersucht wird. Und ja, sorgfältig ja, und wie die wirklich aufwendig. Piss-Aid-Geschichte. Das war auch sehr sorgfältig untersucht. Da das naja, das ist nicht sehr sorgfältig untersucht worden. Aber das ist, da, ich will nicht 5 Minuten über dieses Dossier vom Stil reden. Aber ich muss sagen, die Parallele finde ich doch ganz interessant. Beim Christian Wulff ist es ja so, dass ihm, ich weiß gar nicht mehr, was ihm konkret vorgeworfen wurde, aber was im Endeffekt sein Untergang war, war dann halt sein Umgang mit der Presse auch. Am Anfang war es so, dass die Presse ihn wirklich absolut daneben behandelt hat, bis zu einem Punkt, wo glaube ich die meisten Leute auch gesagt haben, okay, jetzt wird er ein bisschen, da schießt die Presse übers Ziel hinaus. Nur dann hat er selber sich auch sehr fragwürdig geäußert in der Öffentlichkeit und dann ist die Stimmung zu seinen Ungunsten gekippt. Er hat sich vor allem so lange Zeit gelassen, immer zu irgendwelchen Statements. Ja, ist sehr interessant, dass hier gesagt wird, dass da eine Privatfehde mit einem Journalisten gewesen ist. Also ich habe das alles gar nicht mehr so im Hinterkopf. Ja, das aber war dieses, nur den Bildtypen leuchten. Ja, genau, das war diese Anrufbeantworter-Sache irgendwie, wo er immer von Anrufbeantworter gesprochen hat, er soll sich in Acht nehmen oder irgendwie sowas. Der Rubikon ist überschritten. Ja. Und die Bild das halt auch gleich durchgestochen hat. Ja. Also er hat schon ein bisschen recht mit der Hexenjagdnummer, die da, wenn man das im Nachhinein betrachtet, war das schon eine ganz schön krasse Zeit, vor allem wenn man guckt, was juristisch dabei rausgekommen ist. Ja, also es ist ja im Endeffekt kaum was bei rausgekommen, aber er ist halt auch über seine eigenen Äußerungen gestolpert. Ja, er wurde sehr hart angegangen, aber er hat sich dann auch meiner Meinung nach sogar schlechter verhalten als der Trump. Der Trump ist einfach, ja, er hat einen komischen Stil, den kann man kritisieren, aber was der Wolf gemacht hat, der war wirklich, ja, so ekelhaft hat der Trump sich noch nicht in der Öffentlichkeit verhalten. Natürlich auch eine große Öffentlichkeit bekommen. Das ist das Risiko, das Sie haben, wenn Sie in einer leitenden Position sind. Ich bin in der Tat der Meinung, dass bei Wolf ein bisschen übertrieben worden ist insgesamt. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass in der Zeit sonst nichts passierte. Ich möchte den Begriff Fake News noch mal in die Runde bringen. Jemand verliert sein Amt, weil gerade nichts passiert. Aber es ist ja auch nicht so, als ob der unschuldig gewesen wäre. Er hat halt Dummheiten gemacht und er hat vor allem sich ja auch vorher schon mit dieser Hofberichterstattung über ihn und seine tolle Frau halt auf so eine Boulevardebene begeben. Ja? Und wenn man eins weiß in Deutschland, ist, dass diese Boulevardebene genauso schnell tötet, wie sie einen hochjubelt. Punkt. Das sollte man wissen, wenn man sich in Deutschland in die Öffentlichkeit begibt. Fake News kommen oft so schnell in den Umlauf. Frau Reschke, kann man die überhaupt einfangen? Kann man die wieder zurückholen? Es bleibt doch immer, ein Eindruck von einer Behauptung, die in den Raum geworfen wird, oder? Fake News ist so ein schwieriger Begriff, finde ich, weil, wie wir auch eben schon über Fakten geredet haben, also ja, und dann heißt es immer als Journalist, weil das ist irgendwie so das Handwerkszeug, was wir haben, ja, wir müssen Fakten berichten, aber Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, letztendlich kommt es ja gar nicht so sehr auf die Fakten an, sondern auf die Bewertung von Fakten. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier damals Ukrainer nimmt, ja, diese den Urknall, so, Ja, die Fakten müssen ja erstmal stimmen. Genau, ist der Fakt, ja, Russland hat die Krim eingenommen. Es war aber nicht die Krim-Bürgerwehr, die das gemacht hat, es waren russische Soldaten. Wenn du das sagst, da sagt aber genau, schon ein Teil, ja, aber die wollten, die Bevölkerung wollte, ja, aber gab es auch ein Referendum, die wollten doch gerne zu Russland. Ernsthaft? So ist schon wieder eine Bewertung. Also ich würde schon ein paar Jahre früher ansetzen mit der Kritik. Ja, die ganze Krim-Angelegenheit ist ja an sich schon, man kann eigentlich sagen, ist ja so, sogar ein Resultat aus allem gewesen, was vorher in der Ukraine passiert ist, worüber schon falsch berichtet wurde. Also, ne? Sehr fragwürdig, meiner Meinung nach. Völkerrechtlich ist es klar, aber schon das wird dir sozusagen entgegengehalten und als nicht objektive oder gesteuerte oder einseitige Berichterstattung unterstellt. Ja, das zielt ja in eine andere Richtung, nämlich in die Frage, ob tatsächlich. Genau, so. Und Fake News wird immer so, also was sind denn Fake News? Jetzt haben wir zum Beispiel gerade diese ganze Diskussion über die polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Herr Seehofer sagt, wir sind eins der sichersten Länder, sagte unser Innenminister. Jetzt kann man Herrn Seehofer glauben oder nicht. Kommt drauf an, womit sich vergleichen. Kann man, genau. So, und dann kommt die AfD und sagt, ja, also der Innenminister lügt, weil die Leute haben eine ganz andere Wahrnehmung und wenn man die Zahlen liest, dann kommt da was ganz anderes raus. Ja, was sind denn jetzt die Fake News und was sind die Fakten? Das ist nicht das Problem des Journalismus. Genau. Ich finde das sehr spannend. Bewertung ist wirklich unendlich wichtig, nämlich für die Politik. Die Politik besteht im Wesentlichen aus Bewertungen von Fakten oder auch vielleicht von Fantasien und von Projektionen. Aber der Journalismus sollte das gerade nicht tun. Meines Erachtens sollte der Journalismus Bewertungen und Informationen trennen. Er sollte Berichte und Meinungen trennen. Sie können gerne Ihre Kommentare machen im Tagesthemen und so weiter. Aber das sollte irgendwie ein Strich, wissen Sie, so wie früher in den alten Zeitungen, so ein Strich, was drüber steht, das sind die Informationen. Was drunter steht, ist die Meinung von irgendwelchen Redakteuren. Und das Problem, das wir haben, vor allen Dingen im öffentlich-rechtlichen System, ist, dass immer häufiger Informationen und Themen mit ganz bestimmten Meinungen verschmolzen werden. Das ist das Gefährliche, sodass man als Rezipient, als Leser, als Zuschauer das Gefühl hat, zu diesem Thema darfst du überhaupt nur noch diese Meinung haben. Es ist nicht unser Problem, dass wir wahnsinnige Meinungsvielfalt hätten und dass man da steuern müsste, sondern unser Problem ist, dass sich viele Leute bei vielen Themen gar nicht mehr trauen, eine alternative Meinung zu äußern. Aber Herr Beuys, bei Meinung, auch in Kommentaren, ist es ja auch nicht immer einfach. Man kriegt viel Gegenwind. Sie haben, Frau Reschke, bei Tagesthemen-Kommentaren zwar auch viel Zuspruch bekommen, aber auch mehrmals einen großen Shitstorm. Wie haben Sie das erlebt? Das stimmt allerdings, da ist es ja klar, das ist ein Kommentar, da können jetzt Leute sagen, den finde ich doof, dann schreiben sie halt oder regen sich auf oder finden ihn gut. Aber was Sie ja meinen, ist ja eher in normalen Berichten. Genau. Und wenn man da jetzt eben, sagen wir mal beispielsweise, war ja jetzt nun gerade erst diese Frage, ist jetzt Deutschland ein sicheres Land? Berichtest du klassisch, Pressekonferenz, Herr Seehofer, hast du in der Tagesschau, Herr Seehofer sagt, alles super hier, die Kriminalitätsstatistik ist in sämtlichen Punkten runtergegangen, nur in dem einen nicht, aber insgesamt sind wir ein sicheres Land. Ist das jetzt ein Bericht, wenn du den so machst, der mit einer Meinung gefärbt ist? Ja, die Politiker sollen Meinungen haben. Ja, sollen die Meinungen haben. So, ich berichte doch nur darüber, so sagt jetzt. Das ist doch ein klassischer Tagesschaubericht. Ja, Kommentar schreiben und sagen, ja, er sagt, es ist ein sicheres Land. Die Journalisten sollen einordnen und nicht ihre Meinung sagen. Die sollen es einordnen, die sollen Fakten einordnen und nicht, oder das vielleicht auch Meinungen zuordnen, aber nicht sagen, oder nicht unbedingt sagen, welche Meinung dann ihre ist oder so. Das färben halt. Wie wäre es mit, der Herr Seehofer sagt, wir sind ein sicheres Land, schauen wir uns doch einmal die Zahlen an. Oder so. Ja. Das, was sehe ich irgendwie anders. Er hat das ja gerade so als objektive Darstellung gemacht, so ja, die Einzahlen sind gestiegen, das ist mit einem Hochgang, bla bla bla bla bla. Die ganze Art und Weise, wie sie das dargestellt hat, ist doch schon meinungsgefärbt gewesen. Also das war keine objektive Darstellung. Sorry. Beglichen mit was weiß ich. Ja, aber das kann man auch noch machen, Kommentar, weil Sie ja sagten, es würde alles vermischt. So machst du jetzt einen Beitrag. Da kommen natürlich ganz viele Leute und sagen, da ist alles vermischt, weil man kann sie auch ganz anders sehen. Nicht deshalb, weil Sie Politiker ihre Meinung äußern lassen, ist alles vermischt, sondern weil in den Darstellungen von irgendwelchen politischen Problemen Information und Meinung sich immer mehr verschmelzen, dass sie immer mehr ineinander übergehen, sodass sie zu bestimmten, nehmen wir doch mal ein krasses Beispiel, wir haben mit Trump ja zu Recht angefangen. Sie hätten auch noch Putin bringen können oder Erdogan oder so, irgendwelche Figuren. Zu diesen Figuren kann man, zumindest bei uns in Deutschland, nur noch eine Meinung haben. Ja, wenn Sie eine andere Meinung zu Trump hätten als die, die, wenn man so will, flächendeckend in allen Medien verbreitet wird bei uns, sind Sie ein Outlaw, sind Sie ein Außenseiter und Sie könnten sich gar nicht äußern in irgendwelchen... Das finde ich zu pauschal geurteilt. Haben Sie schon mal einen positiven Kommentar zu Trump in irgendeinem Medium in Deutschland gehört? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Das ist kein einziges. Selbstverständlich gibt es. Oder über Putin gibt es auch ein Modell. Gibt es selbstverständlich. Also hätte ich wäre mir auch noch nicht untergekommen. Doch, die Weltraumaffen haben damals irgendwie Make America Great Again oder so einen Stream gehabt. Ich erinnere mich noch. Die renommierten Weltraumaffen. Ja, die haben das damals sogar, ich weiß noch, das war ein Husarenstück. Die haben den Stream angekündigt, bevor der Wahl. Und dann ist es so gekommen. Der ist sehr gut, das war Qualitätsjournalismus. Ja, Husarenstück. Wir sagen hier sowieso immer die Zukunft voraus. Das finde ich teilweise sogar beängstigend manchmal. Aber ja, direkt der Aufruf an unsere Zuhörer. Wenn ihr irgendwo mal positive Kommentare gesehen habt in der Tagesschau, im Öffentlich-Rechtlichen oder irgendwo Fernsehen, schickt mir das. So viele können es nicht gewesen sein. Ja. Aber natürlich gibt es die, sagt Frau Reschke. Natürlich gibt es die. Ich dachte auch, dass ich eine wissenschaftliche Studie gesehen hatte, die relativ groß war, die auch meinte, 98% der Berichterstattung zu Trump war vor der Wahl negativ, aber ich müsste es raussuchen. Es war nicht der Haller-Report. Haller-Report habe ich angeschaut, aber das mit den 98%, das müsste ich nochmal nachrecherchieren, aber ich meinte, dass 98% negativ zu Trump in Deutschland vor der Wahl war. Also, und ich kann dazu sagen, 99% von allen Sachen, die in Deutsch geschrieben sind über Trump, sind fast 1:1 Übersetzung von irgendwelchen amerikanischen Artikeln in Teilen. Was mir vor allem fehlt, ist einfach mal originäre journalistische Berichterstattung. Nicht einfach abschreiben aus der New York Times hinter der Paywall. Ja, das ist ja auch so ein Unding, ne? Irgendwer veröffentlicht was hinter einer Paywall, dann gibt es 5 Artikel, die nur das beschreiben, was hinter der Paywall steht. Und wir erinnern uns ja auch alle noch gut an dieses tolle Reschke-Experiment. Wie hieß das? Direkter Kontakt mit hier Medienmenschen, wo sie mit Leuten telefoniert hat. Genau, ich weiß gar nicht, was dieses Forum ist. Ja, dann ist auch den einen oder anderen so übel abgewürgt. Ne? Sie ist auch um jede schmerzhafte Frage rummeandert und hat immer wieder gesagt, dass Funk nicht das Thema ist. Mhm. Und selbst dieser eine Typ mit der coolen Katze im Hintergrund, die in seiner Büroablage lag, der hat sie ja richtig ins Schwitzen gebracht, hat genau die richtigen Sachen gesagt, aber auch bei dem hat sie sich halt nicht festnageln lassen, hat immer wieder irgendwie hier, als ob sie eingeölt wäre. Wie man doch, Putin darstellt. Doch, alles gibt es, aber der Witz ist natürlich, der Witz ist natürlich der, wenn du bei Trump darüber diskutierst, wie er meinetwegen... ich höre zu. Soll ich abrücken? Wie er meinetwegen Journalisten fertig macht, dann ist es relativ schwierig, dazu eine positive Meinung. Oder wenn natürlich die deutsche Wirtschaft Angst hat... Nein, das Volk hat eine positive Meinung dazu, wenn Journalisten niedergemacht werden. Weil es einfach interessant ist, wenn irgendjemand, der einen höheren Rang hat, wenn er niedergemacht wird. Und wenn du in der Öffentlichkeit bist, hast du automatisch Rang. Also weißt du, ja, es ist einfach unterhaltsam. Wenn die irgendwas hätten, womit sie ihn niedermachen können, dann würden sie ihn auch niedermachen. Ich meine, die probieren es ja eh mit allem möglichen Kram, nur er ist halt, ja, weiß ich nicht, perlt halt irgendwie an ihm ab. Ne? Ich meine, er sagt sich dann halt, naja, die Spinnen halt, ich bin großartig und das ist es dann halt. Ne? gemacht werden, dann wirst du das so berichten. Ja gut, aber da muss man verschiedene Seiten berichten. Wissen Sie, wir sind im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt, die Leute müssen bezahlen Gebühren. Das heißt, die kaufen Nachrichten und wenn ich etwas kaufe, möchte ich eine gute Ware bekommen. Nein. Doch. Halt, stopp. Das finde ich auch so, die Mentalitäten auf jeden Fall hier. Wir sind in Deutschland so, nein, um Gottes Willen, sag doch nicht, hier wird was gekauft und ich muss auch was leisten oder so. Wir machen das doch hier, damit ich unabhängig bin von diesen Pöbel, die mir ihr Geld geben müssen. Wenn ich mir CDF-Nachrichten angucke, Frau Slomka und Herr Kleber mir die Welt in schwarz-weißen Farben erklären, und nicht anders. Und die Welt, weiß ich, dass die Welt grau ist, und zwar in verschiedenen Tönen, dann ärgert mich das. Und dieser Brushing von Donald Trump, wissen Sie, im Spiegel gab es eine Titelseite, da war Erdogan, da war Putin und da war der nordkoreanische Führer und der Donald Trump. Donald Trump hat niemanden vergiftet. Es gibt keine Konzentrationscamps in USA. Und er hat keine Journalisten in Knast gesetzt. So. Und warum ist er jetzt, warum ist er jetzt abgebildet mit den drei Diktatoren als ein Diktator? Oder im Spiegel im Sommer. Der Donald Trump angewickelt in eine amerikanische Flagge mit einem Hitlerguss. Was soll das? Das ist ein Niveau von den, polnischen und türkischen Medien, die die Frau Merkel. Meine Güte. Also ich meine, man muss wirklich sagen, der Herr, der, es ist erfrischend, dass er mal so ein paar Sachen aus, weil man kann nicht viel an dem kritisieren, was er sagt, weil einfach die Sachen beschreibt, die gelaufen sind, und jedes Mal, wenn irgendjemand behauptet, das wäre nicht so, dann stimmt das einfach nicht. Was er vorhin gesagt hat, auch mit man hat ein Produkt und erwartet eine gewisse Qualität. Ich meine, die Reaktion spricht für sich. es soll ja losgekoppelt sein und bla bla. Natürlich argumentiert die aus der Ecke. Aber man kann genauso gut argumentieren, ja, die Qualität müsste sogar besser sein, weil ja eigentlich dieser kommerzialisierte Reiz von Clickbait und sowas ja eigentlich nicht auftreten dürfte. Also warum ist die Qualität so gering? Ja, genau. Und das ist auch noch ein Punkt, gerade weil wir haben das ja schon angesprochen, dass viele Sachen, gerade was Amerika angeht, einfach eins zu eins übernommen werden von Amerika, aus der amerikanischen Presse. Die amerikanische Presse ist fast komplett for profit. Ne? Und wenn man da irgendwas übernimmt, gerade als öffentlich-rechtliches Fernsehen, muss man sich einfach der Tatsache bewusst sein, dass das auf jeden Fall dafür optimiert ist, möglichst viel Klicks zu kriegen, möglichst möglichst viele Augen da irgendwie auf dem Fernseher zu haben und was weiß ich nicht was. Also, und das, da braucht man erst recht nicht dahin gucken. Und wie viele Leute alleine BuzzFeed hier irgendwie über einen grünen Klee loben aus den öffentlich-rechtlichen Medien. Oder hier die Website Gorka, wie die unsere Lieblingsösterreicherin da damals in ihrem Republika-Vortrag irgendwie gesagt hat, dass sie das so prima macht mit den Kommentaren auf ihrer Seite, die Website Gorka, also die letzte Boulevardstraße. In den Faktencheck von der Heute-Show auch eine Huffington Post-Link zum Beispiel. Ja. Ist auch so. In einer SS-Uniform abbilden. Aber ganz das ehrlich, nicht, dieser Titel wurde sehr, sehr, sehr kritisch gesehen in Deutschland. Aber der ist reingesetzt worden. Ja, die Leute haben das gesehen. Der kleine Mann erkennt das. Ja, der sieht das. Ja, aber ich bin nicht der Spiegelschöpfer. Ich will an der Stelle nochmal zu Goline Atay. Ich will es nicht persönlich. Nein, ich wollte nur sagen, wir werden im Anschluss noch eine Weile zusammensitzen und ein paar Details noch ausdiskutieren. Goline Atay, ich möchte noch einmal dahin, schon ein paar Mal angesprochen worden, Sie haben einige Jahre als Auslandskorrespondentin, vor allem in der Zeit, als Sie über die aus der Ukraine berichtet haben, gesprochen. Sie haben in der Zeit ziemlich heftige Kritik bis hin zu Hass und Drohungen erlebt, vor allem auch über die sozialen Netzwerke. Und es gab auch einen Punkt, an dem Sie überlegt haben, können Sie das so dann noch weitermachen? Das heißt, die Kritik war so heftig und der Hass, dass das für Sie auch fast eine Grenze gehabt hätte? Ja, das war mein zweiter Einsatz als Auslandskorrespondentin. Und ich habe einfach gemerkt, für mich war es neu, dass auf Berichte, die Menschenrechtsvergehen thematisierten, ein so heftiger Gegenwind von Zuschauern plötzlich uns als Korrespondenten in Moskau, und das waren alle Korrespondenten in Moskau betroffen, nicht nur ich, dass uns so ein heftiger Gegenwind entgegengekommen ist. Da sind bei mir die Alarmlampen. Ja, so wird das auch gewesen sein. Die Leute haben da gesessen und sich gesagt, die reden ja über Menschenrechte. Menschenrechte. Da muss ich dir jetzt aber mal eine Bedrohung schicken. Vielleicht ist es auch einfach so, dass es um die ganze Welt verteilt russische Expats gibt, die einen gewissen Patriotismus empfinden und die das nicht so geil finden, wenn ihr Heimatland einseitig, ich will da jetzt gar keine Partei ergreifen im Ukraine-Konflikt, aber die Darstellung war schon sehr einseitig. Und dass dann die Leute, die sich einseitig dargestellt fühlen, vielleicht ihrem Ärger Luft machen, wäre auch irgendwie nach Hanlons Razor oder war es Occams, welcher war es, wäre eigentlich die einfachere Erklärung. angegangen? Was passiert da gerade? Wieso weckt ein Bericht über Menschenrechte so viel Abwehrreaktionen? Wieso wird das Ganze in falsche Analogien runtergebrochen? Ach, was die Russen machen, ist ja nicht so schlimm, wenn sie das jetzt mit den Amerikanern vergleichen, wenn sie das jetzt mit dem vergleichen. Diese Menschen sind wertvoller als Gold, Goldstücke, Schnadra, da, Facharbeiter, irgendwas. Warum wird das in so komische Sachen runtergebrochen, das Problem, Frau Atanay? Es war Hanlons, nicht Occam's Razor. Occam's Razor war, dass man nichts überkompliziert machen soll. Und Hanlon war, erklär's mit Dummheit anstatt mit Bosheit. Also, wenn du jetzt ein bisschen Lokaljournalist wärst, Abel, dann hättest du das gewusst. Ja, ist also, stark was Bier. Was hat sich da in Deutschland genau entwickelt? Das war die eine Entwicklung, die ich festgestellt habe. Die zweite, man beginnt, wenn man so heftig angegriffen wird, beginnt man die Reaktion der Trolle im Kopf zu antizipieren. Und da konnte ich durchaus bei mir feststellen, dass ich gelegentlich am Rande der Selbstzensur war oder einfach versucht habe, ein bisschen stiller zu werden, ein bisschen unangreifbarer zu werden. Auch das hat mich sehr, sehr verunsichert und ich habe mich gefragt, wo bewege ich mich da eigentlich hin? Sie haben gerade die Trolle erwähnt. Von wem kam denn diese Kritik? Also waren das Zuschauer, waren das gesteuerte... Ganz unterschiedliche Milieus. Es waren Zuschauer, mit denen woher willst du denn wissen, ob das Gesteuerte waren? Was ist denn das für eine Frage? Waren das Gesteuerte? Ja, da war der Juni und der hat Gedankenkontrolle ausgeführt. Da waren die gesteuert. Ja, ich konnte die Servos klickern. Unsere Psycho-Verstärker erreichen die Ukraine noch heute. Das ist wirklich, warum hat so jemand so einen Job? Warum merkt niemand, dass sie zu Verschwörungstheorien neigt? Das nächste Ding ist, ich finde es ja nicht mehr schlimm, wenn du manchmal ein bisschen Aluhut aufsetzt. So. Aber die sagen immer, dass Aluhut mega böse ist und dann sitzen sie selber da und setzen Aluhut in die Welt. Ja, genau. Eigentlich werden die ganzen Zeitungen ja voll von Belästigungskram und Aluhüte nutzen nichts gegen unsere neue Technologie. Aluhüte sind nutzlos. Dann auch einen regen Briefwechsel hatte. Das waren richtige, authentische Personen. Das waren aber auch gesteuerte Bots, wie ich dann im Nachhinein festgestellt habe, die an ganz... wie darf ich mir das vorstellen? Hast du dann daheim gesessen und recherchiert oder was? Ja. Hast du mal irgendwie einen Webcrawler gebaut und hast mal geguckt? Oh Gott, oh Gott. Sie hat die gesteuerten Bots überführt, sage ich dir. Also auf jeden Fall derjenige, der die gesteuerten Bots hat, der hat ja dann anscheinend eine AI, die einen Menschen so gut nachahmen kann, dass man das zunächst nicht merkt. Der kann damit Milliarden verdienen und ist damit eigentlich unantastbar. Also läuft. Also. Unsere Infiltrationseinheiten sollten unser Geheimnis bleiben. Vielen Stellen im Netz, in den sozialen Medien ihre Spuren und ihre Kommentare hinterlassen hatten und die teilweise auch für kommerzielle Zwecke eingesetzt wurden. Also das ist mir immer wieder aufgefallen. Aber es gab natürlich auch viel Zuspruch, das muss man auch noch sagen. Teilweise auch für kommerzielle Zwecke. Zwischendrin hast du noch ein bisschen Reklame gekriegt, bis ins paar Spams oder wie. Also es gab wirklich sehr viele Briefe, die uns gestärkt haben, so weiterzumachen, wie wir berichten. Und ich muss nochmal auf Sie zurückkommen, Herr Bolzfeld. Mir jetzt gekriegt ist schon drin, was berichtest du für einen Krempel? Günstige Versicherungen jetzt. Ja genau, oder Butterfahrt hier. Gesagt haben, es gibt ein Meinungsbild, das sich da festgesetzt hat. Ich muss Ihnen widersprechen, wenn Sie sich die gesamten Programme der ARD anschauen in den vergangenen Jahren, da werden Sie feststellen, dass es durchaus in den ARD-Magazinen auch Berichte gegeben hat, die sich in die Kreml-Logik reingefunden haben oder zum Beispiel bei Titel, Thesen, Temperamente, die dann eine ganz andere Linie gefahren sind oder in den Comedy- und Kabarettprogrammen von ARD und ZDF. Das Sturmgeschütz der Demokratie, die Comedy- und Kabarettprogramme von ARD und ZDF. Ja, da wurde noch drüber berichtet, im Kabarettprogramm. Du willst ausgewogene Berichterstattung und sagst du, guck mal, da ist ein Konflikt. Ich hätte gerne den Narrativ der Russen ordentlich erklärt. Ich hätte gern unseren NATO-Narrativ ordentlich erklärt. Und dann heißt es, Ja, dann schauen Sie mal bitte Kabarett, weil nur da findet es statt. Es gibt nämlich niemanden, der die NATO-Strategie tatsächlich mal in Deutschland journalistisch erklärt. Vielleicht nicht. Ja, der Kleber letztens, ne? Mit seinem vorgetäuschten Krieg. Ja, ich muss mir das jetzt gerade so vorstellen. So, ja, es gibt beide Seiten. Es gibt einmal ich, die ich sage, so, ja, der Russe ist an einem schuld. Und dann gibt es noch Comedy und Kabarett. Und dann machst du Comedy und Kabarett an, der so, hohoho, ich bin hier der Amerikaner und ich bin voll blöd und tralala. Nur die guten Russen können das, hohoho. Seht ihr hier, abgebildet. Wir haben es irgendwie ironisch gemacht, den Gegenpol dargestellt und das ist dann quasi sozusagen das Ausgewogene dann. Also es wurde gerade im Chat auch darauf hingewiesen, dass bei der Anstalt früher mal auch auf diese ganzen Ukraine-Sachen hingewiesen worden sind. Aber das ist halt lange her, ne? Ja, und vor allem die Anstalt. Keine Ahnung, Alter. Mit aller Liebe, aber die Anstalt. Also ich wollte gerade sagen, diese Feminismusfolge von der Anstalt ist ohne Scheiß der größte Haufen Dreck, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Muss lange her sein. Das ist 2-3 Jahre her, aber die hatten auch noch einige Tiefpunkte hinterher, fand ich. Ich finde die neue Anstalt furchtbar und die alte Anstalt, da war ich noch politisch anders drauf. Bin ich heute aber auch nicht mehr. Also ich muss Ihnen da widersprechen, es ist nicht eine Linie gewesen. Und auch wir Korrespondenten haben über diejenigen berichtet, die Putin gut finden, das System gut finden, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Was ich interessant finde, hier sitzen in der Runde mehrere, die aus ganz unterschiedlichen Gründen persönlich auch kritisiert, angefeindet wurden. Wir haben über Ihren Fall gerade gesprochen und damit klarkommen müssen in der Arbeit. Herr Bolz, zu Ihnen gibt es auch Stimmen von Leuten, die sagen, Sie haben als Wissenschaftler viele Jahre analysiert, Meinung vertreten und jetzt aber doch ziemlich eine Linie bis hin zu manchen, die sagen, ins Populistische hinein oder Herr Aust, manche sagen, Sie waren doch früher ein Linker, Sie waren beim Spiegel und jetzt bei Springer, waren viele überrascht. Wie gehen Sie damit dann um? Ich habe meine Position nicht wesentlich geändert, muss ich Ihnen wirklich sagen. Also wenn ich gefragt werde, wie kann das sein, dann sage ich als erstes mal scherzhaft, es hätte sich auch niemand vorstellen können, dass der Springer Verlag mal an der Rudi-Dutschke-Straße liegt, wenn auch nicht mit dem Haupteingang. Mhm. Ich war schon immer Käufer, ich wollte sagen. Insgesamt nee, ich glaube, ich sehe das eher anders. Ich sehe das eher so, dass mittlerweile so viel noch linkeres Zeug gibt und dass so jemand wie der jetzt halt schon irgendwie dann fast als Konservativer durchgeht. Ja, das Ding ist ja auch, dass die Linke insgesamt nicht mehr die Linke ist, wie zu Zeiten von hier dem alten weißen Mann oder mir, sondern halt heute für das steht, was die toten Augen da gegenüber mit der roten Perücke. Ja, aber echt, mit sowas kannst du doch nicht zusammenarbeiten. Also erwartungsgemäß jedenfalls nicht. Ich wüsste nicht. Das hat sich halt verschoben von Arbeitnehmerrechten, die im Mittelpunkt stehen sollen. Ja, also Kapital, so Großkapital nicht verbieten, aber einschränken, indem man Arbeitnehmern Rechte gibt, so viel wie möglich. Das ist halt zu Minderheitenrechten gewandert. Und die Minderheitenrechte, die sind halt frei definierbar. Welche Minderheit kriegt jetzt mehr und weniger? Ja, genau. Dazu kommt die Identitätspolitik ins Spiel. Dazu haben Evel und ich dann am Sonntag so einiges zu berichten, genau zu diesem Thema. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Kleiner Teaser. Sonntag einschalten. Insgesamt hat sich die Stimmung sozusagen in der Bevölkerung ein Stück verändert und in den Medien ein Stück verändert. Der Spiegel wird heute noch dafür kritisiert, dass er mal einen Titel gemacht hat, den ich veranlasst habe, der Windkraftwahn. Stehe ich heute noch zu jeder Zeile, obwohl ich es nicht geschrieben habe. Wir haben über mangelnde Integration mal einen Titel gemacht mit der Zeile gefährlich fremd. Das heißt, die Position, die ich damals hatte, und zwar dadurch, weil ich aber die Realität so eingeschätzt habe, wie ich sie eingeschätzt habe, hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Und ich will Ihnen sagen, ich finde bei all dem, was wir hier diskutieren, das ist irgendwie übers Internet und jeder kann jetzt irgendwie seinen Unsinn da zum Besten geben. Es hat auch gewaltige Vorteile. Ich sage Ihnen, was ich noch nie erlebt habe früher, war das, was ich heute erlebe, wenn ich eine Geschichte schreibe, einen Kommentar schreibe und der wird bei Welt Online rausgegeben und zwar hinter dem Pluszeichen. Das heißt, die Leute müssen dafür bezahlen. Wir haben ungefähr 100.000 Abonnenten, die das abonnieren. Das heißt, es ist ein begrenzter Personenkreis. Und wie viel Reaktionen sie darauf kriegen, wie viele unglaublich kluge Leserkommentare sie kriegen. Also ich habe neulich so eine Geschichte gemacht, da habe ich irgendwie 850 Leserbriefe dazu gekriegt. Und ich habe sie alle durchgelesen und sie wundern sich, was für gute kluge Leute das sind, die zum Teil wirklich mindestens genauso gut schreiben, wie die Journalisten, die bei uns schreiben. Bei der ARD schreiben nur Trolle. Das finde ich außerordentlich positiv, dass man so, man kann dann auch so eine Chatgruppe machen, nicht? Setzt man sich mal hin und korrespondiert mit den Leuten direkt live. Und das finde ich in meiner Leben, meiner Karriere als Journalist habe ich das noch nicht erlebt, dass man mit den Lesern in einem so engen und direkten Kontakt stehen kann. Finde ich wirklich absolut. Also auch Vorteile. Auch ein sehr, sehr spannender, den Sie gebracht haben, nämlich die Frage, habe ich mich geändert oder nicht? Ich habe einen ähnlichen Eindruck wie Sie. Ich habe eigentlich immer noch dieselben Auffassungen wie vor 20 Jahren. Das mag ja eine Schwäche sein, dass man sich nicht fortbildet, aber ich habe eigentlich Auffassungen wie vor 20 Jahren und zwar ziemlich ähnlich zu diesen Fragen, die so aufregend sind, wie die damals der Innenminister hatte, von der SPD, früher Grüne. Also Positionen, die damals ganz selbstverständlich waren, wenn man die heute noch vertritt, ist man Rechtspopulist. Und das ist das Lustige an der ganzen Sache. Es hat sich in unserem öffentlichen Diskurs enorm viel verändert. Das hat sich gedreht und Sie können sehr, sehr viele Positionen, die noch vor 20 Jahren, wenn Sie so wollen, flächendeckend verbreitet waren, nicht nur in der repräsentativen Öffentlichkeit, sondern auch in der Bevölkerung, die können Sie heute gar nicht mehr artikulieren, ohne dieses Label zu bekommen, Rechtspopulist zu sein. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, also ich kann mich entsinnen, ich habe immer so gedacht, ich bin so eine Art, sagen wir mal, Nonkonformist. Nicht? Also wenn ich der Meinung bin, dass die Mehrheit der Bevölkerung oder des Staates oder der Bevölkerung, wenn die Mehrheit irgendwie einer Auffassung ist, dann bin ich immer schon aus Prinzip dagegen. Das ist bei mir auch heute noch so. Früher hieß es dann, wenn Sie den Kapitalismus kritisiert haben, dann geht doch nach drüben in die DDR. Und so ähnlich ist das heute auch bloß umgekehrt. Wir schauen noch auf einen weiteren Punkt. Wenn wir über bedrohte Pressefreiheit sprechen, dann denken wir aktuell vor allem an die Türkei oder an Russland. Beispielsweise in der Türkei sitzen allein im Moment wohl mehr als 150 Journalisten im Gefängnis. Auch deutsche Journalisten wie Deniz Yücel, der wohl bekannteste Fall, wurden inhaftiert. Und in solchen Ländern zu arbeiten, da besteht für ausländische Journalisten eine große Gefahr mitunter. Noch viel schwieriger ist es, Das ist auch der aktuellste Fall, der ihm eingefallen ist, ist Yücel. Finde ich auch so ein bisschen hat ein Geschmäckle, aber Venezuela. Ja, Billy Six, ne? Das ist, da gab es eine Pressekonferenz, die habe ich mir nicht ganz angeguckt von dem Billy Six dazu, weil war so ein bisschen repetitiv. Aber am Anfang hat er im Endeffekt eine Sache gesagt, die fasst das Ganze ganz gut zusammen. Er war in Venezuela und hat Kontakt mit allen NGOs gehabt, die sich normalerweise für solche Journalisten einsetzen. Und der Einzige, die abwesend waren, war halt der deutsche Staat. Und der deutsche Staat hat die ganze Zeit nichts gemacht. Seine Eltern sind zu allen möglichen Leuten gegangen, zu verschiedenen Politikern. Alle haben sie abblocken lassen. Und sie sind erst ganz zum Schluss zu AfD-Leuten gegangen, weil sie sich absichtlich von denen ferngehalten haben. Nur am Ende hat er gesagt so, ja, am Ende war meinen Eltern wichtiger, war meinen Eltern mein Leben wichtiger als die politische Haltung von den Leuten, die mir weiterhelfen. Ja, so, und ich denke mal, damit also ist wirklich alles klar. Ich habe mir diese Debatte da im Bundestag gegeben, diese Aktuelle Stunde oder was das war von der AfD, und ich habe das Gefühl gehabt, dass es ein ganz schönes Theater ist. Aber es kann sich jeder selber angucken. Natürlich schlachten die das für ihr Ding aus. Aber ich sage jetzt einfach mal aus der Perspektive von dem Journalisten. Ja, der Journalist hat da auch rumgesessen. Und da hat auch einer gesprochen vom Auswärtigen Amt. Und der hat es ein bisschen anders dargestellt. Aber ja, ich weiß es nicht, was da jetzt stimmt. Aber es kam mir auf jeden Fall ein bisschen spanisch vor, sagen wir es mal so. Ja, aber es ist ja auch vollkommen egal. Weißt du, ich finde es auch nicht gut, dass es mit der AfD so ist. Aber ich frage mich, warum, das ist doch wirklich ein total non-kontroverses Thema gewesen, haben die ganzen anderen Parteien der AfD überhaupt die Chance gegeben, damit einen Punkt kassieren? Ja, das weiß ich nicht, ob das so ist. Das kommt mir nicht so vor. Also zumindest wurde es in dieser Aktuellen Stunde oder was das war, von dem Sprecher der Bundesregierung ein bisschen anders dargestellt, dass man da nicht irgendwie auf den Füßen gesessen hat. Ja, also steht auf jeden Fall ein Wort gegen ein anderes. Journalisten, die aus diesen Ländern kommen und in ihrer Heimat kritisch über ihre eigene Regierung berichten wollen. Die Macht des staatlich gelenkten Fernsehens. Falschinformation produziert in Russland. Eine Nachrichtensprecherin meldet fälschlicherweise deutsche Panzer in der Westukraine. Diese Frau taucht regelmäßig im russischen Fernsehen auf. In Moskau erzählt sie, wie ukrainische Einheiten eine Familie öffentlich hingerichtet hätten. In unterschiedlichen Rollen ist sie dann in Donetsk, in Odessa und mal auf der Krim. Es geht darum, eine Kriegsführung sozusagen auch im Bereich der Information zu machen, also einen Informationskrieg zu führen. Das ist etwas, was verschiedene Staaten und Gruppen... Eine Infowar oder was? Jetzt müssen wir den Herrn aber leider von YouTube löschen, weil das sind, glaube ich, Verschwörungstheorien. Es gibt doch gar kein Infowar. Dachte ich. Oder er verkauft uns als nächstes Superman Vitality. Der hier überall. Ist ja schon so ein richtiger PR-Mann. Ja, aber hier hybride Kriegsführung. Da darfst du nicht drüber lachen, hier Russland und so. Dass es aber so auf Weltpolitik und eben auch auf die einzelnen Nationen zugeschnitten wird, das ist schon eine neue Qualität. Kritische Medien geraten regelmäßig unter Druck. Journalisten müssen mit Gewalt oder gezielten Anschlägen rechnen. Strenge Internetgesetze ermöglichen das Sperren unliebsamer Webseiten. Für Journalisten, ja. Das sind die einzig Betroffenen. Es werden immer mehr Medien dort auch in staatliche Hand genommen oder in die Hand der Putin-treuen Oligarchen. Und dadurch ist eine unabhängige Information und Einordnung kaum noch möglich. Russland auf der Rangliste der Pressefreiheit, Platz 149 von 180. Und die Türkei? Seit der Niederschlagung des Putschversuchs gehen Regierung und Justiz härter denn je gegen kritische Journalisten vor. Da sind etliche Kolleginnen und Kollegen ins Gefängnis gekommen. Sie haben Angst. Manche machen aufrecht noch ihre Arbeit, aber sie müssen immer damit rechnen, vielleicht am nächsten Tag schon im Knast zu sitzen. Und das ist natürlich nicht gut für Gesellschaft, nicht gut für Demokratie. 367 Tage verbrachte Denis Yücel in Haft. Bis heute weiß er nicht genau warum. Während sich die Freilassung von Yücel jährt, sitzen andere Journalisten weiter in türkischer Haft. Herr Osti, Sie sind Herausgeber der Welt. Denis Yücel hat damals auch schon für die Welt geschrieben oder war für die Welt dort vor Ort. Dass eine bestimmte Gefahr besteht, ist natürlich klar in so einem Land, in der Situation. Waren Sie dennoch überrascht, dass jemand wie Erdogan auch bei ausländischen Journalisten so hart durchgegriffen hat, so vorgegangen ist und jemanden wie Denis Yücel inhaftiert hat? Wir haben das befürchtet. Also, dass es ein Risiko war, war erkennbar. Da spitzte sich was zu. Deswegen haben wir ihn auch mal wieder zurückgeholt. Dann haben wir gedacht, hat er auch selbst gedacht, dass sich die Situation, sagen wir mal, ein bisschen entspannt hat. Er ist wieder zurückgegangen, wurde dann inhaftiert. Das war eine ganz bittere Geschichte, muss man wirklich sagen. Und dass das so lange dauern würde, haben wir damals auch nicht erwartet. Aber es hat sich einfach eine große Solidarität, und das finde ich immer in solchen Fällen wichtig, unter den Medien, also über alle Grenzen hinweg. Ich meine, dass man sozusagen eine Kampagne zur Freilassung eines ehemaligen Kollegen bei der Taz von der Welt mit sozusagen gemeinsam geführt wird, das hätte man sich auch nicht vorstellen können. Aber ich glaube, das war eine ganz große Leistung, dass das alle Beteiligten hingekriegt haben. Mhm. Aber man kann daran sehen, das ist ein gewaltiges Risiko, aus diesen Ländern zu berichten. Das ist keine Frage. Und das ist natürlich für Leute, deren Wurzeln in diesen Ländern ist es natürlich noch problematischer, weil sie natürlich nicht nur allein dahin gehen, sondern auch noch Familie haben, Verwandte haben. Das heißt also, sozusagen die Möglichkeiten, gegen die dann vorzugehen, sind noch sehr viel größer. Also das war schon eine Sache, auf die hätten wir gern verzichtet, ehrlich gesagt. Das andere Beispiel Russland. Wie ist das für russische Journalisten? Mhm. Wie viel Pressefreiheit ist in Russland überhaupt noch möglich? Ja, das System ist eine Informationsautokratie, kann man sagen, die mithilfe des Staatsfernsehens überlebt. Es geht weniger um akute Repression, denn um ein Herbeiführen von Angst und ein Herbeiführen von Selbstzensur. Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, einer unserer Interviewpartner in der Ostukraine, der ist vergangenen Sommer jetzt vom russischen Staatsfernsehen vorgeführt worden, ist dort verhaftet worden, eingesperrt worden, gefoltert worden und hat dann ein Zwangsgeständnis, dass er für die Ukrainer spionieren würde, in Donetsk abgegeben. Ich kenne diesen Mann, ich weiß, dass das nicht stimmt, ich weiß, dass er ein Journalist ist. Ein anderer Interviewpartner ist vergangenes Jahr im Sommer in der Zentralafrikanischen Republik umgekommen, weil er zum Thema Privatarmeen, Söldnerarmeen der Russlands recherchiert hat. Wiederum ein anderer Interviewpartner ist in der Ukraine umgekommen. Also wir kennen und das. Wir sind ständig damit konfrontiert. Sie haben oft auch von Informationskrieg gesprochen und es sind eben schon Stichworte wie Trolle, Bots gefallen. Was passiert da in solchen Ländern, aber auch in Deutschland ja in der digitalen Welt? Infowars. Was sind, wenn Sie kurz zusammenfassen, was sind Bots, was sind Trolle, auf die wir inzwischen in solchen Informationskriegen. Pass mal zusammen. Ja, genau, jetzt fragt er den Bot, was ein Bot ist. Gegenstoßen. Na, es gibt natürlich groß angelegte Desinformationskampagnen und die EU ist gerade eben nicht sehr gut aufgestellt, was das betrifft. Die Länder auch nicht. Also wir brauchen eigentlich eine höhere Digitalkompetenz, um nachverfolgen zu können, woher kommen diese Sachen und was kann man machen. Die sozialen Netzwerke müssen stärker kooperieren, wobei das auch eine schwierige Frage ist. Gibt ja, sind wir jetzt wieder full circle hier von irgendwelche Sachen werden gesperrt zu, ja, wir müssen da jetzt mal mehr sperren oder so. Genau, einfach mal ganz allgemein die ganzen Buzzwords runter, bevor es total untergeht, zu dem, was vorhin gesagt wurde. Alles, was sie über Russland gesagt hat, ist in der Ukraine auch wahr, also in der Ukraine jetzt, ja, nur noch viel schlimmer. Ja, da kriegen die Journalisten harte Repressionen und nochmal, es gibt in der Ukraine Listen mit Berufsverboten für Journalisten, offiziell vom Staat. So, das ist ja das, was ich immer kritisiere. Über die Ukraine wird nicht ordentlich berichtet, warum wohl? Ja. Ach ja, und ich möchte auch noch erinnern an die Journalisten, hier wurde Zentralafrika als Beispiel genannt. Ja, ich erinnere nur erstmal an Malta, 2 Journalisten und Polen, auch glaube ich 2 Journalisten, die umgekommen sind. Alleine, ich glaube, dieses Jahr schon. Ja, also, ne? Die Entscheidung darüber, was sind eigentlich Wahrheiten, was sind Lügen, in die Hände von Unternehmen. Also wir stehen eigentlich noch am Anfang dieser Diskussion, aber es ist klar, dass sehr viel mehr gemacht werden muss und die EU die Kompetenzen da auch ausbauen muss. Gleichzeitig muss man natürlich in den einzelnen Ländern gucken, wie kann man Medien und wie kann man Bürgerinnen und Bürger da auch stärken, weil ja teilweise die Mediengesetze dort so verändert werden, dass das, was da passiert, unter dem Gesetz geschieht. Das heißt, kann man Bürger, Journalisten stärken, vielleicht auch internationales Recht anzuwenden, um gegen Verstöße vorzugehen. Die EU kann schauen, wie kann man unabhängige Medien in den Ländern stärken. Das sind wichtige Sachen. Frau ja, Röschke, ja, unabhängige Medien in den Ländern stärken, indem man ihnen eine Artikel 13, 17, hast du nicht gesehen, um die Ohren haut. Super Nummer, Tessa. Die Solidarität erwähnt, aber wie viel, wir haben jetzt auch schon ein paar Punkte, Vorschläge, aber wie wichtig muss das Thema Pressefreiheit dann für uns sein, als Journalisten zum einen, aber auch für die Politik? Also wie deutlich muss man an so einer Stelle beispielsweise als Journalist Haltung haben oder sich dafür einsetzen und sei es in Kommentaren, wie die Politik da handeln sollte? Na, ich glaube, für die Pressefreiheit sollte man so viel Solidarität aufbringen wie möglich. Ich habe aber schon den Eindruck, dass gerade in den letzten Jahren, wenn ich jetzt auch mal auf deutsche Politiker gucke, es da viel Solidarität gegeben hat. Also interessanterweise ist durch die Angriffe, die es auch viel von der AfD gab, eher ein, wie soll ich sagen, Zusammenrücken der anderen Parteien passiert, die schon den Wert der Pressefreiheit... Ach was? Echt? Die anderen Parteien haben irgendwie so einen Block gebildet, ne? So Blockparteien, meinst du? Irgendwie, ja, ne? Wegen der AfD. Und da habt ihr mit den Medien gerade mitgemacht, ne? Ja. Gott, oh Gott, man könnte meinen, das wäre der Grund dafür, dass die Leute euch nicht vertrauen, weil es halt offensichtlich ist. Ne? Hochgehalten haben. Und jetzt kann man in die Türkei und nach Russland gucken, aber man kann ja auch direkt irgendwie in unser Nachbarland Österreich, wo Armin Wolf ja immer wieder in den Fokus der FPÖ gerät, da erlebe ich jetzt schon auch eine Solidarität auch von deutschen Journalisten gegenüber Armin Wolf. Das ist auch, glaube ich, noch einmal näher und für uns vielleicht noch näher, besser nachvollziehbar. Genau, also man kann es dann auch noch genau sprachlich nachverfolgen, was man vielleicht in Russland und der Türkei nicht immer kann. Und ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist, das ist so blöd, ja, und das ist auch so schwer zu vermitteln, aber dieses Wort Pressefreiheit ist so ein Wort, das ist irgendwie immer so im Raum. aber sich zu überlegen, und ich habe das damals auch erlebt, als ich diese Geschichte von Panorama zum Beispiel angeguckt habe, die Geschichte des kritischen Journalismus, wie viel Stärke das gebraucht hat und wie viele Journalisten auch dafür gekämpft haben, dass man halt heute in diesem Land jeden alles fragen kann. Ja, und du kannst zu jedem Politiker gehen und ihm dein Mikro unter die Nase halten und sagen, und ihm... Wer du? Also ich nicht. Die Kybra darfst du nicht fragen, die ist sofort eine Mikroaggression. Ja gut, die ist ja auch kein Politiker, zum Glück noch nicht. Ja, okay. Also auch wenn so NGO-Fuzzis so ein bisschen so auftreten, jetzt stünde es ihnen zu, irgendwie zu bestimmen, wo der Laden langläuft, aber meistens, ja, das ist ja auch nicht so, ja. Aber das kannst du machen, du kannst da zu ihm hingehen. Ja, und ihm dein Mikro unter die Nase halten und dann das rausschneiden, was dein Narrativ inzwischen schneiden ja sogar den eigenen Moderatoren das raus, was nicht genehm ist. Hust, hust. Und ich möchte nochmal, sie redet hier von Pressefreiheit und wie wichtig die ist und lalalala, da möchte ich nochmal die Frau Bücker vom Anfang zitieren, die sagte, ja, wir müssen uns ja erstmal einig werden, was Pressefreiheit ist. Ja? Es gibt da Leute, die sehen da was ganz anderes drin, ne? die denken, man müsste da Haltung zeigen. Und es gibt Leute, die sagen, man müsste objektiv sein. Also wenn wir darüber diskutieren, was die Begriffe bedeuten, dann bitte über alle. Ne? Eine kritische Frage stellen und zu jedem Unternehmer, ohne dass dir irgendwas passiert. Und ich glaube, das nehmen wir alles für sehr selbstverständlich. Das ist es aber gar nicht. Und das kann man gar nicht so hoch loben, wie man es loben muss. Ja, vor allem, weil die Pressefreiheit ja nicht primär die Pressefreiheit des Journalisten ist. Das ist ein Mittel, sondern es ist die Freiheit der Gesellschaft und der Bevölkerung, alles zu erfahren, was es gibt. So ist es. Und Kritik stärkt eben die Demokratie. Kritik stärkt das demokratische Bewusstsein. Wenn ich jetzt in die USA schaue, ist gerade Alkohol und Sonnenschein eingekehrt. Gerade den Fall der finnischen Journalistin Jessica Aro mir vergegenwärtige, dann wiederum habe ich Angst, wie es in den USA um die Pressefreiheit bestellt ist. Ganz kurz eine Erläuterung. Jessica Aro ist eine finnische Journalistin, die sich mit den russischen Trollfabriken beschäftigt hat, als eine der ersten international eine groß angelegte Recherche gemacht hat zu diesen Trollfabriken und die aber auch zum Beispiel in sozialen Medien auf Twitter auch sehr, sehr kritisch gegenüber US-Präsident Trump gewesen ist. Als sie erfahren hat, dass sie einen Preis bekommt vom US-Außenamt, den International Women of Courage Award, hat sie sich natürlich sehr gefreut und umso erstaunter war sie, dass dieser Preis offenbar zurückgezogen wurde aufgrund ihrer kritischen Tweets zur Politik des amerikanischen Präsidenten. Ich denke, das hier haben wir eine ist neue ein Beispiel. Ich meine, es könnte sein, dass eventuell irgendwer gesagt hat, dass das wegen dem war, was sie über Trump gesagt hat. Was soll uns das gerade am Ende der Diskussion bringen? Außer, dass ich wieder fragen muss, welche Eignung hat diese Frau für Journalismus, wenn sie uns hier eine Anekdote vorträgt, wo nichts geklärt ist? Ja, keine Ahnung. Also ich kenne nur diese eine irgendwie, die mal beim Sam Harris irgendwie war und auch fallen gelassen hat, dass sie irgendwelche Geheimdienstverflechtungen irgendwie hatte und so ein Kram. Ne? Also keine Ahnung, ob das diese Finnin war oder irgendeine andere. Aber weiß man halt auch nicht wieder, ob das überhaupt Hand und Fuß hat, diese Trollfabriken-Geschichte da. Oder ob ja, das nicht auch die Internet Research Agency ist nicht wirklich eine Trollfabrik, sondern eine Werbeagentur, die quasi Profile kultiviert, um sie wahr echt erscheinen zu lassen, um dann über diese Profile Werbung an potenzielle Follower zu spülen. Also eine Werbeagentur, Internet Research Agency. Ja, und da ging es darum, um 180.000 Profile. Und von diesen 180.000 Profile haben 60.000 Profile pro Trump Sachen gemacht. Die anderen, die waren entweder irgendwas total durcheinander oder pro Bernie. Ja, das wird auch oftmals nicht erwähnt. Und diese Jessica Ari, irgendwie sowas, die hat im Endeffekt vor Ort in Finnland halt ein paar Leute interviewt und ein bisschen ordentliche Journalistenarbeit gemacht, muss man schon sagen, ist vor Ort gewesen und hat halt geguckt, was für Finnen haben da irgendwie mit zu tun gehabt, hat darüber veröffentlicht in Finnland und ist daraufhin angegriffen worden, weil die halt auch sehr, sehr stark pro-demokratisch, parteipolitisch argumentiert hat, sage ich jetzt einfach mal, und das war die ganze Kontroverse. Und die wurde halt von der Obama-Regierung noch vorgeschlagen für einen Preis und die Trump-Regierung hat, ja, kann man sich denken, was die gemacht hat. Ja, ich finde das auch nur wieder lustig, wie viele Preise die da haben. Den Merkel haben sie auch schon so eingegeben, Amerikaner. Also jetzt nicht diesen Off-Courage-Award, aber diesen anderen, diese Medaille der Freiheit oder wie die heißt. Es ist nicht schön, dass sie keinen Preis kriegt oder diesen Preis nicht bekommt, aber das ist ja noch nicht so richtig ein Argument. Ja, und ich meine Amerika, also es gibt ja auch zig Leute irgendwie, die plötzlich nicht mehr einreisen dürfen aus irgendwelchen komischen Gründen und lauter so ein Zeug. Und dann haben wir in Deutschland lauter Leute, die ihren Beruf nicht mehr ausüben dürfen, weil sie gegen irgendwelche Sachen verstoßen haben, wie hier Iran-Embargo, obwohl das nach deutschem Recht überhaupt gar nicht verboten ist, aber halt nach amerikanischen. Und dann heißt es dann hier irgendwie, wir haben irgendwelche Verträge, wo man dann irgendwie jetzt diese Leute nicht mehr beschäftigen darf. Und lauter so ein Krempel, also gibt es die wildesten Sachen. Also es ist bei weitem nicht so, als ob das jetzt irgendwie das einzige Problem wäre. Wir also. Haben leider keine Zeit mehr, aber wir haben lange diskutiert. Ein Beispiel zum Schluss, zum Tag der Pressefreiheit heute. Ich glaube, wir könnten noch lange weiter diskutieren über vieles. Wir haben versucht, einiges aufzuarbeiten und auch zu schauen, welche Herausforderungen es heute gibt und durch die sozialen Netzwerke. Ich danke Ihnen allen in der Runde für die Diskussion. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse bei uns. Ja, nichts zu danken. Helge. Bitte, bitte. Ja, nichts zu danken. Helge. Außer, warte, ich habe einen Dank auszusprechen, und zwar dem Berg, Maibock, Wirtshaus seit 1466. Klassische Zweitankreifung, Stammwürze 16,4%, Alkoholgehalt 7,1%. Sehr leckeres News. Bier. Fake. Ja, aber ich hoffe mal, dass du die Kirschquellwasser braut, ja? Sonst kriegst du Probleme. Sehr leckeres Bier. Ja, ich muss sagen, ich hatte Schlimmeres erwartet. Da waren ja einigermaßen ausgewogene Gäste diesmal dabei. Ja, ich fand es ein bisschen viel mit dem Trump und so, ne? Ein bisschen viel Auslandszeug. Okay. Ja, aber es gehört ja im Endeffekt, gehört es ja dazu, weil das eine der besten Möglichkeiten ist, zu zeigen, wo halt die gerade auch die deutsche Journaille ganz klar auf Meinungskurs fährt. Ja. Tja, und gut, ich meine. Es ist halt sehr schwierig, den Überblick zu bekommen, weil sehr viel von diesen Sachen spielen sich in Amerika ab. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die meisten Sachen werden in Amerika sehr parteipolitisch dargestellt und in Deutschland einfach verkürzt abgeschrieben. Und allein durch die Masse, die in Amerika produziert wird und die Gewichtung, kommt das natürlich hier auch so an. Und wenn man sich die ganzen Sachen anguckt, bleibt bei mir einfach immer nur eine Sache hängen, und zwar es wird auf die falschen Sachen geguckt. Die falschen Sachen werden in den Vordergrund geschoben. Ja, und ja. Schade. Lügenpresse! Lügenpresse! Lügenpresse! Ja, es ist eher so, als ob die schielen würden. Die gucken an dem eigentlichen Thema vorbei, weißt du? Das ist ein Problem anderer Leute, fällt. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass Affen einfach primitiv sind und dass die schlechte Qualität einfach nicht besser lieferbar ist. Also, dass der Journalismus gar nicht unbedingt zu sehr krankt, weil die Leute es unbedingt falsch machen wollen, sondern dass sie einfach nicht so mehr in der Lage sind, weil sie sonst nicht Journalisten geworden wären. Ja, da muss man aber fragen, ob das nicht auch ein bisschen systemimmanent ist, weil so Journalisten, das hast du ja so gesagt vorhin, die werden ja auf alle Themen losgeschickt, einfach ob sie Ahnung haben oder nicht davon, und sollen sich dann die Ahnung oder alles Nötige eben aneignen oder so. Das ist ja auch. Das ist ja Ding, mit der richtigen Haltung kannst du ja auch über Themen Bericht erstatten, von denen du keine Ahnung hast, ohne dem Klügeren, der mehr drüber weiß, wirklich den Brei kaputt zu machen. Aber sowas wird selten gelernt, weil. Ich möchte auch gerne zum Abschluss nochmal diesen Tweet von der Frau Atai, den ich hier eingangs erwähnt habe, vorlesen. Das ist nämlich ein Zitat aus dem Artikel von Georg Restle, über den wir sicher am Sonntag auch nochmal sprechen werden. Die Pressefreiheit ist in Gefahr, auch weil immer mehr Journalisten glauben, es gehöre auch zur Ausgewogenheit, dass auch den Feinden der Freiheit mehr und mehr Sendefläche eingeräumt werden muss. Nein, das muss es nicht. Georg Restle bringt es auf den Punkt. Ja. Das ist wirklich die auch Restel haben. Das ist wirklich die schlechteste Einstellung, die ein Journalist haben kann, meiner Meinung nach. Also, das ist ja wirklich dieses: Ich entscheide, ich bin der Gatekeeper. Ich sag hier Meuthen nein, Habeck ja, Weidel nein. Und zwar, weil ich ja deren Gedankenstruktur kenne, ne? Ich weiß, wie die denken. Ja, ich lade mir, das ist das, was sie eigentlich den Leuten vorwerfen. Männer stellen nur Männer ein oder Weiße stellen nur Weiße ein. Aber sie laden auch nur im Zweifelsfall die Leute ein, die so denken wie sie. Die anderen versteckt man beim Phönix, wie dem Bolz oder so. Tja. Das war alles Trollfabrik. Sie haben ihn versteckt, wir haben ihn gefunden und euch gezeigt. Weißt du, das wäre doch eigentlich mal ein weltraumhaften Roadtrip, so eine Führung durch so eine Trollfabrik, wo du dann siehst, wie die erst in den Inkubationsbehältern langsam heranreifen und dann. Herr der Ringe, ne? Aber ich, nee, eher, aber ich dachte jetzt eher an die Prequels von Star Wars. Das irgendwo so, gibt so Zuchtfarmen. Aber da es so viele verschiedene Trollfabriken gibt, hätte ich gerne die Trollfabrik, zu der erst mal über eine Atlantikbrücke gehen muss, um in die Trollfabrik zu gehen. Über sieben Brücken musst du gehen immer. Und am Eingang der Trollfabrik wartet dann ein rothaariger Drache mit Stasi-Vergangenheit. Wieso keiner vorbeigekommen? Ich will noch an eine Sache erinnern. Und zwar, es gibt ja das State Department in Amerika und das State Department hat auch ein Department, das sind die sogenannten Techno-Experts. Ja, da gibt es eine sehr interessante, lustige Rede von Hillary Clinton dazu, wo die das eingeführt hat. Das sind explizit, ich glaube, 18.000 Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Desinformationskampagnen am Computer. So, das ist offiziell ganz normal in Amerika und das ist eine Trollfabrik. Und deswegen, wenn du dich da für irgendwelche Führung interessierst, vielleicht da mal gucken. Ich habe jetzt bei Techno-Experten erstmal irgendwie an so einen krassen Rave oder so gedacht. Ja, deswegen gibt es auch sehr lustige Remixes von der Hillary Clinton. Wir hatten das doch jetzt letztens auch in dem Stream, wo sie da in Russland über der einen Trollfabrik jetzt so einen neuen Sarkophag gebaut haben, damit die von da aus nicht mehr irgendwie. Wer weiß, was da ausgebrütet wird, Theo. Kommt kein WLAN-Signal mehr durch, meinst du? Ja. Ach, war das schön. War wieder ein Sonderstream. Das können wir öfter mal wieder machen. Ja, bald ist Republika, Leute. Also wir werden das öfter mal wieder machen. Wahnsinnig drauf. Ich glaube, nächste Woche sogar schon. Geht's schon. Da könnt ihr euch ja jetzt richtig auch drauf freuen. Da werden wir wieder einen nach dem anderen raushauen und uns wunderbar sinnlose Vorträge anschauen. Könnt ihr mal Wetten machen, wie viele Republika war, wie der Held der Steine sagen würde. Ja. Wir können ja wissen, ob das schon die letzte Republik ist. Da deaktiviert. Wurde gerade im Chat gefragt. Gibt es bei dem Video Kommentare oder haben die deaktiviert in öffentlich-rechtlicher Manier? Im Chat sagt jemand dazu, man kann bei Phoenix grundsätzlich nicht kommentieren. Das ist richtig. Echt? Kommentar aus der Asche. Ja, genau. Nix gegen Techno-Viking. Ja, okay. Sind aus. Na denn. Jo, macht's gut. Imperialismus stirbt nie. Wir sehen uns am Sonntag. Kommunismus stirbt vielleicht aber. Und glaubt nicht alles, was der Ebel sagt. Geht in den Wald, sobald das Wetter besser wird. Ich verkünde nur die reine Wahrheit. Ich habe mich noch nie geirrt. Nicht einmal. Ich bin nur noch der Meinung, dass die Bücker ein Problem mit ihrem Nachnamen hat. Weil sie klein ist. Deswegen ist es auch erschwert. Ich habe voll ein Pesser. Opium für Intellektuelle. Und denkt dran, alle Eintracht Frankfurt die Daumen halten. Fürs Rückspiel. Hassrede zum Schluss hier. Hassrede. Ich bin übrigens dafür, dass wir anstatt Robert Paulson sagen, wir sein Name ist Juri Beselmov. Ja, lasst euch nicht gendern, Leute. Der Name von Juri aus Alarmstufe Rot 2? Ja, nee, der russische Überläufer. Best Man of. Ich hatte schon gedacht. Toll, Leute. Tschüss. Haut rein. Bis Sonntag. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Weltraumhaft. Marxismus. Kultismus. Du bist total entspannt. Lass die Besten nicht. Oh.